Transparenz für die Ohren. Sag ich jetzt mal, und darauf habe ich so lange gewartet. Hallo, herzlich willkommen hier zur Rosenmontagssprechstunde im heute im Konferenzzentrum, wie eben schon angeklungen ist, weil der dicke Engel kein Saalmikrofon hat. Ich habe hier bei mir den Stefan Sekor, den Stefan Bartels, den Carsten, den Michael, den Lothar und die Stefanie Hermi. Das ist ja bald der ganze UFO hier. Ich bin empört. Tag. Moin. Moin zusammen. Ja, hello. So, genau. Beginnen wir, hallo, der Bernd ist auch noch da. Beginnen wir doch einfach mal diese Sprechstunde heute etwas anders als sonst. Nicht mit dem Wochenbericht vom Sekor, das hören wir gleich noch. Wie heißt denn bei euch, wo ihr zu Hause seid oder wo ihr jetzt gerade seid, das, was bei uns in Mainz hello heißt? Fasching. Schützenfest. Da laufen die Leute durch die Gegend und sagen Fasching. So was haben wir hier im Norden nicht. Wir haben die Kieler Woche. Oh Gott. Okay, ich ziehe die Frage zurück. Stefan, ich glaube, heute gibt es vor allem ein Thema. Hamburg. Ihr wart, viele von euch waren in Hamburg aktiv. Wie habt ihr das denn erlebt? Also ja, tatsächlich war so der wesentliche politische Teil der letzten Woche eben die Hamburg-Wahl. Wir waren am Freitag bei der Wahlabschlussveranstaltung. Ich glaube, wir waren, warte mal, zu viert oder fünft vom Bundesvorstand. Das heißt, wir haben versucht, da auch tatsächlich Präsenz zu zeigen, um die Hamburger damit zu unterstützen. Ich muss sagen, es war saukalt. Und es war in meinen Augen ein bisschen ungeschickt, es erst um 20 Uhr beginnen zu lassen, weil ja, da war es noch kälter. Insgesamt fand ich es aber, war eine gute Veranstaltung. Es waren Leute da, die tatsächlich gute Reden gehalten haben. Es sind ein paar Dinge in Erinnerung geblieben. Moment mal, ich bin immer noch erkältet. Das hat das Kälte nicht besser gemacht. Also insgesamt war es eine gute Veranstaltung. Und ja, und dann kam der zweite Teil des Hamburg-Wochenendes. Das war der Wahlsonntag. Wir haben in Hamburg ein relativ schlechtes Wahlergebnis erzielt. Wir haben 1,5%. Das ist definitiv nicht das, was wir uns alle gewünscht haben. Vor allen Dingen auch den Hamburgern nicht, die einen sehr, sehr ambitionierten und ehrgeizigen und fleißigen Wahlkampf geführt haben. Unterstützt von unglaublich vielen Mitgliedern aus dem Rest der Piratenpartei. Und wir hätten uns da definitiv ein anderes Ergebnis gewünscht. Ich würde im Augenblick noch davon absehen wollen, Wahlanalyse zu betreiben. Ich hätte gerne den Hamburgern da so den First Call dazu gegeben. Also die sollen die Möglichkeit haben, sich das in Ruhe mal anzuschauen, nachdem sie wenigstens ein oder zwei Nächte ausgeschlafen haben, um dann zu sagen, wo es aus ihrer Sicht gehakt hat und was man das nächste Mal besser machen kann. Und dann können wir da gerne auch unsere Positionen dazu beitragen. Insgesamt, wie gesagt, ist das Ergebnis suboptimal. Die Hamburger waren auch ein bisschen geknickt, was man an der Stelle wahrscheinlich nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz, ich fand es gut, da gewesen zu sein. Ich habe das Gefühl, dass wir nach wie vor kämpfen. Und ich glaube, dass das auch in Zukunft so sein wird. Und das ist eigentlich so das Positive aus dem ganzen Wochenende. Andere Verstände mit Ihren Einschätzungen? Ja, dann mache ich einfach mal weiter. Ich habe es auch ein bisschen im Hals seit dem Wochenende. Es war wirklich sehr kalt. Also ich teile da Sekos Beobachtung. Die Hamburger, die haben richtig reingehauen. Also alles, was an Leuten irgendwie und an Ressourcen verfügbar war, haben sie da in den Wahlkampf reingeschmissen. Ich habe auch selten so viele Piratenplakate in der Stadt gesehen wie bei diesem Wahlkampf. Also ich fand das sehr beeindruckend. Die waren ständig auf alle mit Infoständen, mit Kaperbriefen. Und ja, echt Hut ab und Respekt, dass die das so gewuppt haben. Es ist natürlich wirklich schade, dass es dann entsprechend keine Belohnung gab in Form von Stimmen. Was mich interessieren würde, Frage an den ganzen Vorstand, das mit der Wahlbewertung finde ich sehr, sehr nobel, dass ihr das den Hamburger überlasst und nicht, wie das ja auf Twitter schon Gott weiß wie darum ging, dass man da sofort irgendetwas sagen muss und am besten hast du nicht gesehen, irgendwie ausformuliert. Was mich jetzt mehr interessieren würde, wäre, das war suboptimal, das ganz ohne Zweifel. Müssten wir jetzt mal gucken, was denn tatsächliche potenzielle Wähler davon abgehalten hat, uns zu wählen und sie zu fragen, was erforderlich wäre, damit sie uns wieder wählen? Und habt ihr da irgendwie eine Agenda, wie ihr jetzt vorgehen wollt, um da die Wahlanalyse nicht so Twitter-mäßig zu machen, sondern auf Tatsachen fußend? Wir hatten in den vergangenen Wahlen, bei denen wir relevante erzählt haben, halt den Vorteil, dass etablierte Wahlforschungsinstitute die entsprechenden Auswertungen für uns vorgenommen haben. Und ich befürchte, dass wir bei denen für die Hamburg-Wahl jetzt wahrscheinlich nicht wirklich vorkommen. Das heißt, uns steht da definitiv weniger an Input zur Verfügung. Das heißt, falls da jemand etwas liest, was in die Richtung geht, sind wir über jeden Hinweis und über jeden Tipp dankbar. So, an alle, die hier irgendwas in den Chat posten, das wäre ziemlich cool, wenn ihr das auch ins Pad schreiben würdet. Denn da sind nachher Leute, die nur den Podcast hören und die sollen doch diese Links auch alle bekommen. Da ist ja unter den jeweiligen Themen ist ja dann Platz für sowas. Ja, das heißt, aber ihr würdet jetzt nicht zum Beispiel mal jemanden beauftragen, dass da eine Erhebung gemacht wird oder dass man mal Umfragen macht zu diesem Thema. Tja, lieber, würde ich so machen. Aber eine solche Umfrage kostet mal schnell mehr als 1.000 Euro und schon haben wir wieder unser Problem, dass ich zwei Schatzmeister habe und da jede Diskussion in diese Richtung wahrscheinlich negativ verläuft. Oh, und die sind auch beide da und hängen dir im Genick, das kann ich gut nachvollziehen. Stefan, können wir uns sowas leisten? Also was ich vorstellen könnte, wäre, dass tatsächlich der LV Hamburg das sich noch leisten könnte. Das müsste man aber tatsächlich dann auch mit den Hamburgern klären. Weil wie sollen wir sonst was rausfinden? Naja, wir haben sonst tatsächlich so ein bisschen das Problem, dass wir im Trüben fischen und im Blumentopf gewinnen. Das könnte man da mal nachhaken. Schade, dass wir niemanden vom LV Hamburg da haben. Naja gut, die müssen jetzt erstmal Munden lecken. Was haben wir denn da noch für Fragen? Nee, die erste machen wir nicht. Das können wir ja dann nächste Woche machen. Vielleicht bringen wir uns nächste Woche ja auch jemanden von Hamburg aufs Podium. Und was kommt da noch? Welche Konsequenzen wollt ihr ziehen? Genau, Rücktritt am besten gleich oder sowas. Mal gucken, was da noch so in Blau entsteht. Nee, kein Rücktritt, okay. Also ihr zieht jetzt jedenfalls keine Konsequenzen, sondern wir überlegen jetzt erstmal, was da passiert ist und die Hamburger machen das und wir reden dann nächste Woche drüber, oder? Ja, würde ich vorschlagen. Also ich denke, in einer Woche wissen wir da deutlich mehr und können dann auch eher eine Diskussion darüber führen, die Ergebnisse liefert. Super, dann nehmen wir uns das für nächste Woche vor. Und nicht wie die Altparteien, bloß nicht über Ursachen reden, sondern erstmal gucken und nachdenken und dann reden. Das mag anders sein als bei Altparteien, das ist richtig. Dann haben wir ein zweites Thema, was wir heute diskutieren möchten und dazu habe ich die beiden Schatzmeister eingeladen. Lothar, entschuldige bitte, dass ich einen Retweet oder einen Pfaff von dir missbraucht habe, um deine Antwort festzustellen. Und danke Stefan, dass du gekommen bist. Da gab es einen Brief von dem Herrn Lammert zum Thema Parteienförderung für 2014. Könnt ihr uns dieses Schreiben, was im Pad in Zeile 34 auch verlinkt ist, bitte mal ein bisschen auseinandersetzen? Das ist so ein Deutsch, das geht mir nicht so an. Ja, das ist kein Problem. Das ist also das normale Schreiben, was wir immer im Februar bekommen, wenn es um die Parteienfinanzierung geht. Sprich, was wir ausgezahlt bekommen. Da wird dann verrechnet, was hatten wir im Vorjahr an Vorauszahlungen bekriegt. Was steht uns dieses Jahr zu? Da stehen uns dann dieses Jahr leider 123.716,22 € weniger zu als im Vorjahr. Da wir das aber schon als Vorauszahlung bekommen haben, müssen wir das jetzt natürlich auch zurückzahlen. Das setzt sich dann auch mal so zusammen, also die Parteienfinanzierung. Wir haben da immer eine relative und eine absolute Obergrenze. Die relative Obergrenze ist bemessen auf die Eigeneinnahmen, die die Partei hat. Das heißt, wir können nicht mehr bekommen, als wir eine Eigeneinnahme haben. Sprich Spenden, Mitgliedsbeiträge und was wir sonstigen Einnahmen haben. Da hatten wir letztes Jahr 1.738.450,70 €. In diesem Jahr 1.688.818,76 €. Das heißt, wir haben also da schon 49.631,94 € weniger. Gleichzeitig gibt es auf die relative Deckelung auch noch die absolute Deckelung, nämlich es gibt einen absoluten Betrag, der ausgezahlt werden kann. Wenn die relativen Beträge aller Parteien die absolute übersteigt, dann wird da auch nochmal runtergekürzt. Letztes Jahr gab es das Glück, es gab keine Runterkürzung, es haben nicht alle überstiegen. Dieses Jahr gab es eine Deckelung, weil es gab insgesamt mehr, so dass wir runtergeschoben worden sogar noch sind auf 1.618.629,48 €. Macht jetzt schon eine Differenz zum Vorjahr von 119.821,22 €. Dann werden uns ja die Anteile der Länder ebenfalls noch abgezogen. Da hatten die Länder im letzten Jahr 675.389,50 € bekommen. In diesem Jahr bekommen sie 679.284,50 €. Das sind also nochmal 3.895 mehr für die Länder, die uns abgezogen werden. Wenn man die zusammenrechnet mit den 119.000, dann kommen wir schon mal auf den Abzug von den 123.716,22 €. Hinzu kommt dann, dass wir leider in dem Rechenschaftsbericht 2013 einen Fehler gemacht haben. Und zwar müssen wir die sonstigen Einnahmen, sofern sie 2% übersteigen, in den Landesverbänden oder in der Gliederung jeweils immer noch zusätzlich erläutern. Genau das ist dieses Mal bei den Landesverbänden Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen nicht passiert. In den Untergliederungen auch um Kleinbeträge und somit kriegen wir auch noch eine Sanktion in Höhe des Doppelten dieser nicht erläuterten Beträge auferlegt. Das waren in Niedersachsen 1.154,10 €, in den Untergliederungen von Niedersachsen 86,39 € und im Landesverband Nordrhein-Westfalen 3.142,71 € und in Untergliederungen 20,01 €. Das Ganze verdoppelt macht dann noch diese Strafzahlung, die wir jetzt noch oben aufgebrummt kriegen, von 8.806,42 €. Wir haben die insoweit auch schon zugestanden, weil der Fehler ist einfach da, der war zwar nicht erläutert und somit kommen wir um die Strafzahlung auch nicht mehr herum. Sobald der Bundestag das festgestellt haben und wir das nicht vorher durch eine Selbstanzeige erklärt haben, ist einfach dem geschuldet, dass wir auch in diesem Jahr mal wieder bis auf den letzten Drücker an dem Rechenschaftsbericht arbeiten mussten und das nicht wie eigentlich geplant am 30.09. fertig war. Und das sowohl uns als auch dem Wirtschaftsprüfer entgangen ist. Aus diesem Grunde haben wir allerdings auch den Wirtschaftsprüfer mit einbezogen, weil der hätte es feststellen müssen. Mit dem steht oder stand, wenn aber auch Lothar etwas mehr im Kontakt und kann da eventuell noch was zu sagen. Das heißt, das ist jetzt auch nicht mehr reparabel. Das ist jetzt passiert und wir können da diesen Nachweis nicht nachreichen und dann ist wieder gut, sondern die 8.000 € sind weg. Genau das ist es. Also wir haben das soweit zwar nachgewiesen, aber wie gesagt, sobald es der Bundestag entdeckt hat, ist es zu spät, dann können wir nur noch sagen, ja, das ist so oder nein, da habt ihr was Falsches gesehen, aber nein, sie haben nichts Falsches gesehen, es war so und dann kommen wir um die Strafzahlung nicht mehr drum rum. Schade eigentlich. Ja, da vielleicht auch ein bisschen zur Erläuterung. Der Bundestag hat da auch relativ wenig Spielraum, weil das gesetzlich so festgelegt, Die Korrektur muss natürlich auch gemacht werden. Die wird dann im nächsten Rechenschaftsbericht erwähnt entsprechend. Und wie der Stefan schon gesagt hat, ich habe da auch einen Wirtschaftsprüfer Austausch gehabt. Wie das Ganze gekommen ist, hängt damit zusammen, was der Stefan gemeint hat, dass alles so spät war. Eigentlich würde sowas auch auffallen, aber während der Prüfung von diesen beiden erwähnten Landesverbänden haben sich dann noch nachträglich Buchungen ergeben, die die sonstigen Einnahmen erhöht haben. Und das ist dann am Ende über diese Grenze gekommen und dadurch ist es dann leider untergegangen. Müssen wir halt jetzt daraus lernen, dass man entsprechend hier selbst auch nochmal entsprechende Vorkehrungen treffen beim nächsten Rechenschaftsbericht. Ich werde dann auch entsprechend mit dem Wirtschaftsprüfer verhandeln, dass dann die Rechnung zumindest etwas Rabatt ergibt, weil die hätten das halt auch wirklich feststellen müssen. Die haben sich da auch ziemlich geärgert, dass es nicht aufgefallen ist. Aber müssen wir halt jetzt einfach durch. Und hilft einfach nichts. Hier rutscht gerade die Frage durchs Pad, ob man den Wirtschaftsprüfer in Regress nehmen sollte deswegen. Der ist doch bestimmt versichert. Ja, wie gesagt, da stehe ich entsprechend im Kontakt, dass das geklärt wird. Komplett wird wahrscheinlich der Betrag nicht entsprechend dort geltend gemacht werden können, weil es ist unser Rechenschaftsbericht, die prüfen ihn, das heißt, die Schuld ist dann im Endeffekt auf beiden Seiten. Aber dass da entsprechend auch was über die Reduktion der Rechnung beziehungsweise dann entsprechend Ersatzzahlungen kommt, das ist ziemlich klar. Die Kassenprüferin steht am Saalmikrofon. Solzken, ich ahne, dass du etwas zum Thema sagen möchtest, was dir so auf der Seele brennt, dass ich dich nicht dran hindern möchte. Dazu müsstest du dich aber entstummen, genau. Ja, habe ich auch gesehen. Ich habe eine Frage, und zwar kannst du den Posten sonstige Einnahmen nochmal genauer erläutern, bitte? Also was es damit auf sich hat, was das genau umfasst? Der Rechenschaftsbericht ist ja ziemlich fest aufgebaut. Es ist auch im Parteiengesetz vorgegeben, wie das Ganze ist. Bei den Einnahmen gibt es dann die Mitgliedsbeiträge, Mandatsträgerbeiträge, die Spenden. Es gibt dann die Einnahmen aus Unternehmertätigkeit. Es gibt die Einnahmen aus Veranstaltungen. Es gibt die Einnahmen aus Zinserträge. Und alles, was nicht darunter fällt, sind die sonstigen Einnahmen. In dem Parteiengesetz ist festgelegt, dass wenn die sonstigen Einnahmen, die vorher erwähnten Sachen, mehr als 2% davon ist, dass dann im Erläuterungsteil des Rechenschaftsberichts alles aufgeführt werden soll. Und im konkreten Fall sind hier die sonstigen Einnahmen irgendwelche Auflösungen von Rückstellungen, die gemacht worden sind. Also teilweise wurden in Vorjahren nicht viele Rückstellungen gebildet für Untergliederung, Buchhaltung oder sowas. Und das wurde aufgelöst. Es sind weite Belastungen von Rechnungen an andere Gliederungen, die gegebenenfalls unter sonstige Einnahmen fallen. Und das sind halt diese Dinge dann. Okay, sofern es sich um Rückstellungen von noch existenten Untergliederung gehandelt hat, hätte da ja ein Parteitagsbeschluss diesbezüglich vorangehen müssen. Aber das kläre ich dann nochmal im Landesverband. Das sind Rückstellungen. Also teilweise wurden bis 2012 ziemlich viele Rückstellungen für Wirtschaftsprüfung und Buchhaltung gemacht. Als das noch von einem Hamburger Buchhalter gebucht worden ist, der ist dann ziemlich großzügig umgegangen und die haben sich dann ziemlich aufgebaut. Und die wurden dann so nach und nach entsprechend ausgebucht, diese Rückstellung aufgelöst. Okay, danke. So, sind da noch weitere Fragen und Bemerkungen zur Rechnungslegung oder zur Parteienförderung? Jetzt habt ihr die da. Ist der ganze Vorstand da? Ich glaube, der ganze Vorstand ist da. Wer ist denn Ebert? Haben wir ein weiteres Vorstandsmitglied? Nee, ich glaube, der möchte uns nur zuhören. So, gibt's noch Fragen dazu? Anzahl Mikrofon, hurtiglich, ihr Leute. Berthold. Ja, auf der Wiki-Seite der Piratenpartei Abteilung Finanzen, ich hau den Link dann gleich noch rein, steht der Rechenschaftsbericht 2011. Ich finde den für 2012 und folgende immer noch nicht. Wo ist das Problem? Der 2012er ist auf der Wiki-Seite verlinkt. wiki.piratenpartei.de/Rechenschaftsbericht. Der 2013er, da warten wir momentan drauf, dass der vom Bundestag entsprechend veröffentlicht wird, damit die den für uns auch gleich eingescannt haben. Also ich habe den Link gepostet. Dort sehe ich Rechenschaftsbericht 2011. So, ich habe das gemacht, was der Lothar gesagt hat, nämlich die Seite Wikipiratenpartei Rechenschaftsbericht angeklickt und da sehe ich 2008, 2010, 11 und 12. Okay, fehlt also einfach nur auf einer anderen Seite ein Link, das kann ich noch schnell nachholen. Genau, und kannst du den für 2013 noch dazu packen? Ja, wie gesagt, sobald der vom Bundestag veröffentlicht ist, dann haben die den nämlich auch gleich eingescannt und es ist dann endlich, okay, dass der ganz offizielle ist. Okay, Verzeihung, ich habe da gesucht und ja, sorry, gepennt. Die Links bitte wieder alle ins Pad packen, damit die Leute, die nur den Podcast hören, das auch im Pad sehen. Dankeschön. Sodele, dann weitere Fragen. Paul. Ja, ich habe es eben nicht so ganz genau herausgehört vielleicht auch. Und zwar, was hat die Partei denn jetzt angespart? Jetzt über all die Jahre gibt es sowas. Also ich denke mal nicht, dass das jetzt in Aktien investiert worden ist, was da an Plus eventuell rumgekommen ist. Ja, oder ist das alles pari und alles plus minus null oder wie auch immer? Also ich denke, da sind doch Summen aufgelaufen, gerade auch in den Landesverbänden, wo man ja auch sagen kann, okay, wir zählen das jetzt alles mal schön zusammen und so weiter, um zu sehen, was jetzt der aktuelle Stand ist auf den Konten, was da an Plus vorhanden ist. Ich denke, meine Frage ist klar und da hätte ich ganz gerne eine Antwort. Also die jeweiligen Pluszustände werden dir dann mit Sicherheit die Landesverbände sagen können. Wir können so sagen, was im Bund ist und da ist es tatsächlich quasi pari plus minus null. Die Gelder, ja, der Bund hat auch sicherlich Interesse. Aber der Bund hat doch sicherlich Interesse, wie die Landesverbände sich aufstellen und wie da also da die Geschäftslage und die Accounts so sind. Oder sagt sich der Bund, nö, Landesverbände interessieren uns nicht, obwohl wir ja da investieren und so weiter. Diese Plusstände, die sind uns vollkommen egal. Also das finde ich sehr schwach. Ja, wenn die Landesverbände satzungsgemäß die Untergliederung von denen auch satzungsgemäß ihre Rechenschaftsberichte abgeben, werden wir Ende Mai 2015 wissen, wie viel Vermögen die Landesverbände Ende 2014 hatte. Das ist allerdings ein sehr großes Wenn. Ja, danke trotzdem für die Antwort. So, und danke für das Ausreden lassen der Vorstände, die eure Fragen beantworten. Gibt es noch weitere Fragen an die Schatzmeister, jetzt habt ihr sie da. Wer weiß, wie viele Vorstände wir nächste Woche da haben, um solche Fragen zu beantworten. Also hurtiglich, Leute. Nee, dann doch der Ahoi. Auch du musst zum Fragen deine Stummstellung beenden. Danke. Jetzt sagst du etwas, wir sehen das, aber wir hören dich nicht. Tatsächlich, Mikrofon war noch aus. Okay, also jetzt... Geht jetzt gar nicht an den Schatzmeister, sondern ob es generell keine schlechte Idee wäre, mal das Pad in C zu verlinken. Das kann ich gerne tun. Ist hier im Moment gerade ein bisschen schwierig im Konferenzzentrum. Ich versuche das, aber auf jeden Fall ist das Pad 294 im dicken Engel. Ich tue das auch. Danke für den Hinweis. Ja, so, und wir haben am Saalmikrofon die Solzin und den Bastian. Wo ich die beiden Schatzmeister schon mal hier habe. Ich habe die Idee schon des Öfteren mal an verschiedenen Stellen fallen gelassen oder laut gedacht. Mir wäre es lieb, wenn ihr beide als Schatzmeister mal im Mumble in der nächsten Zeit eine Runde veranstaltet, in der ihr beide nochmal darlegt, was so die Zukunft mit sich bringt, sage ich mal, was wir auch vorausschauend vielleicht für Rücklagen bilden sollten, bestenfalls für 2017 und da einfach nochmal diese ganzen Umstände mit der Parteienfinanzierung und wie wirkt sich dann Wahljahr aus und so weiter, dass ihr das vielleicht nochmal erläutert, sofern das nicht schon geschehen ist und ich das verpasst habe. In dem Zusammenhang würde ich gerne die Frage stellen, auch an Stefan und Lothar, gibt es diese Schatzmeister-Sprechstunde am 1.11. und 21. noch? Ja, selbstverständlich. Dann weist doch mal darauf hin und vielleicht könnte man das in dem Umfang dann auch abhandeln, so als ganz bitte. Von mir aus gerne ja, dann wäre es mir aber da tatsächlich lieb, wenn ihr nochmal explizit dazu einladet, auch an die ganzen Schatzmeister oder sonstigen, insbesondere halt Lapos, die da gerne oder die sollten da teilnehmen, insbesondere die Schatzis. Und vielleicht, also mich würde es dann persönlich auch interessieren, wenn der Termin dann nochmal gesondert, vielleicht hier oder Bufo-Sprechstunde dann nochmal kommuniziert werden könnte, fände ich das sehr toll. Wobei wir ja auch jetzt Anfang März Verwaltungstreffen haben, wo die ganzen Landesschatzmeister auch zusammenkommen. Und ich denke mal, dass das da auch der erste Termin sein wird, wo wir untereinander mal besprechen müssen. Weil es hängt ja auch sehr viel davon ab, wie viel Einnahmen die Landesverbände jeweils hatten. Davon hängt ab, wie viel Parteienfinanzierung wir in der Gesamtpartei bekommen. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Kenngröße dabei. Ich wollte ja nur die Gelegenheit mal benutzen, wieder auf diese Schatzmeister-Sprechstunde hinzuweisen, die ja vielen Piraten völlig unbekannt ist, leider. So, und den Chef, den bitte ich auch gleich wieder in den Zuhörerraum zu gehen. Bastian. Ja, guten Abend. Also die Beantwortung der eigentlich recht berechtigten Frage vom TSM Paul, die genügt mir nicht ganz so. Also als wir vor der Frage standen, dieses tolle Sage einzuführen, war das wichtigste Argument, dass wir einen Gesamtüberblick über die Parteifinanzen der gesamten Piratenpartei erlangen können. Man möge mich korrigieren, aber ich gehe doch hoffentlich recht in der Annahme, dass der Bundesschatzmeister oder der Bundesschatzmeisterei es möglich ist, nachzusehen, was in den Ländern gebucht wird. Da die das ja sehr zeitnah tun, ist ja dann auch ein finanzieller Überblick möglich. Da muss ich doch jetzt nicht drauf abwarten, dass die Länder erstmal ihre Rechenschaftsberichte für den Bundestag fertigstellen mit einer entsprechend jahrelangen Verzögerung. Ich kann doch jetzt nachgucken, wie die Vermögensstände sind der Landesverbände und dann entsprechend auch eine Übersicht fertigen. Von mir aus auch für den innerparteilichen Gebrauch. Und kann man doch jetzt nicht erzählen, dass das nicht möglich sein soll und man abwarten muss, was die Länder da machen. Also da bitte ich doch um Aufklärung. Dankeschön. Also Bastian, ganz ehrlich, auch dir sollte dann klar sein, dass wir nicht mehr einsehen können als die derzeitigen Buchungsstände. Und wenn die Länder die derzeitig nicht aktuell alles reingebucht haben, können wir natürlich einen groben Überblick bieten. Das ist gar keine Frage. Das könnten wir aus Sage rausziehen. Aber wir könnten keine sicheren Zahlen liefern. Deswegen haben wir denn das Sage eingeführt. Die Sage-Einführung war zwingend notwendig, weil das Verfahren, was wir davor hatten, alle arbeiten in Excel irgendwelche Listen ab und schicken die einmal im Jahr zum Buchhalter, vom Wirtschaftsprüfer nicht mehr akzeptiert worden ist. Also gut, da werde ich gerne mal vielleicht eine entsprechende Fachrunde anregen, denn die Argumentation war seinerzeit anders, aber ich will euch nicht aufhalten. Auch das wäre doch ein wunderbares Thema für Samstag, wo wieder Schatzmeister-Sprechstunde ist. Ich labe euch die Ohren mit dieser Schatzmeister-Sprechstunde voll. Wobei es Samstag gegebenenfalls etwas leerer sein könnte dort, weil von der Bundesverwaltung etliche in Stuttgart sein werden, beim Landesparteitag dort. Oh, da freue ich mich aber. Kommt ihr da hin? Ja, da sind wir. Ja, da werden etliche sein. Oh, das ist aber schön. Gut, dann haben wir noch weitere Fragen zu Schatzmeisterzeugs. Wichtig für den Fortbestand der Partei, da darf man Fragen haben. Aber heute hatten wir vielen, vielen Dank, Lothar und Stefan, dass ihr zu diesem Thema da Rede und Antwort gestanden habt. Oder hat die Kira noch eine Frage? Ja, mich würde interessieren, ob wirklich viele denken, dass sich an den Piraten viele Mitglieder, Schatzmeister, Verbände und so weiter bereichert haben, weil da geht immer das Misstrauen und das finde ich einfach nicht schön. Weil ich glaube, dass hier unendlich viele Menschen für umsonst gearbeitet haben und sie haben sich vielleicht mal verrechnet oder was auch immer, aber dieses Misstrauen, was da ist, das gefällt mir nicht. Das wollte ich nur mal sagen. Danke. Das hat sich, glaube ich, dann mehr an andere Leute gerichtet, als die, die jetzt auf dem Podium sind. Damit, denke ich, können wir den Teil Schatzmeisterei für heute abschließen. Nochmal meinen Dank an die beiden. Und wir haben, oh mein Gott, was haben wir denn da? Wir haben eine ganz lange Liste von Fragen, die man, glaube ich, damit zusammenfassen kann, dass wir weiterhin eine große Menge von öffentlichen Mitteilungen von Piraten und Ex-Piraten haben, teilweise auch von Landtagsabgeordneten und anderen, die laut und viel reden, die sich in einer Weise äußern, dass es nicht den Beifall der gesamten Partei findet. Wir haben hier glücklicherweise ein ganzes Potpourri von solchen Tweets verlinkt und das passiert halt immer noch. Man fühlt sich an Zeiten erinnert, die eigentlich schon Vergangenheit waren. Manches wird irgendwie merkwürdig aufgenommen, manches wird vielleicht zu wenig merkwürdig aufgenommen. Ich gebe einfach diese Frage mal sozusagen als gesammelte Frage wieder. Wäre es nicht an der Zeit, sich von den Menschen, die so überhaupt nicht konsensfähige Meinungen vertreten innerhalb der Piratenpartei, mal zu trennen oder den wenigstens auf einem sozialen Weg irgendwie mitzuteilen, dass das keine gute Idee ist, was sie da treiben? Und ja, bitte keine Diskussion hier, auch wenn jetzt Leute ans Saalmikrofon kommen, zu Nichtanwesenden oder sowas, weil wir zeichnen das ja hier auf und das muss nicht sein. Entschuldige, Stefan. Nein, kein Thema. Ich glaube, wir haben tatsächlich nach wie vor das Problem, dass der eine oder andere in unserer Partei regelmäßig das dringende Bedürfnis verspürt, seine Social-Media-Kanäle dazu zu nutzen, um andere in dieser Partei zu provozieren. Und das zweite Problem in diesem Zusammenhang ist, dass sich diese Provokationen auch regelmäßig erfolgreich durchführen lassen. Das heißt, wir haben das Spiel noch immer unverändert wie vor 2 Jahren auch. Und es wird sich auch nicht ändern, solange die Mechanismen die gleichen sind, solange die Leute die gleichen sind. Es ist ein bisschen ruhiger und ein bisschen weniger hitzig geworden. Das ist tatsächlich eine Veränderung insgesamt, aber die Mechanismen funktionieren nach wie vor. Jetzt war die Frage, ob man da nicht mal was tun könnte. Klar kann man was machen, man kann Ordnungsmaßnahmen verhängen, hat dann allerdings das Problem, dass Ordnungsmaßnahmen natürlich immer eine entsprechende Vorbereitungszeit brauchen, anschließend der Prüfung der Schiedsgerichtsbarkeit unterliegen. Das heißt also, wenn einer Dummes tut, bedeutet das nicht, dass Bufo hergehen kann und ihm sagen kann, das, was du gemacht hast, ist dumm und deswegen hier rote Karte, sondern das ist halt ein schier endloses Spiel und wenn ich ganz ehrlich sein darf, es nervt eigentlich nur. Ich persönlich würde mich unglaublich darüber freuen, wenn wir es schaffen würden, dass die Leute in unserer Partei einfach irgendwann akzeptieren, dass es Leute gibt, auf die sie aggressiv reagieren und diese Leute einfach aus ihrer Filterblase ausblenden, statt sich permanent dem Strom der subtilen Provokationen auszusetzen, um beim geeigneten Trigger dann anzuspringen. Aber das ist etwas, was jeder für sich selber regeln kann und muss. Und das ist nichts, was wir als Partei regeln können. Wir haben eine offene Kommunikation. Wir haben die Möglichkeit, dass alle Mitglieder sich mit allen Mitgliedern vernetzen und entsprechend kommunizieren. Und das ist auch etwas, was uns sehr, sehr wichtig ist. Und es macht eben keinen Sinn zu sagen, naja, dann stellen wir die Kommunikation komplett ein, sondern es ist einfach Sozialkompetenz jedes Einzelnen gefragt. Und ja, Vielleicht ist da auch meine Hoffnung und mein Traum davon, dass das irgendwann sich von selber regelt, ja, nicht sinnvoll, aber er bleibt zumindest erstmal bestehen. Ja, das ist ja alles soweit ganz richtig, was du sagst, Seko. Mir geht es in diesem Fall auch gar nicht darum, was irgendjemand sagt oder was er überhaupt irgendwie scheiße sagt, sondern einfach nur mehr Zeitpunkt. Es war letztes Jahr sehr ruhig, aber es war letztes Jahr auch keine Wahl. Das war jetzt die letzte Wahl wieder. Und genau wie mit einer Uhr gestellt, wieder 2 Tage vor der Wahl, werden da wieder Dinger rausgehauen, wovon von vornherein klar ist, dass sich die ganze Partei, oder die ganze, dass zumindest mal ein Großteil der Partei darüber aufregen wird. War von vornherein klar, mir geht es auch gar nicht, ob richtig oder falsch, sondern einfach nur darum, dass von vornherein klar war, dass er wieder hoch, hochkocht. Und das ist mein Problem. Und ich selber habe mich echt zurückgehalten, habe bis nach 18 Uhr gewartet, bis ich da überhaupt irgendwie mein Unmut geäußert habe. Und was kommt von meinem schönen Landesvorstand? Mir wird parteischädliches Verhalten vorgeworfen und die mögen mich aber bitte mit Geschichte befassen. Ich verstehe den Unmut und ich muss dir zustimmen, es fällt manchmal wirklich schwer, Tweets zu ignorieren, von denen man persönlich der Meinung ist, sie sind wenig hilfreich. Aber nichtsdestotrotz, Bauer Jupp, es ist deine Entscheidung, wie du darauf reagierst und Entschuldigung. Wir haben im Augenblick vielleicht den charmanten Vorteil, dass die Öffentlichkeit sich nicht dafür interessiert, was wir twittern und was wir tun. Es ist also wurscht, wenn jemand einen Tweet abschickt, der noch vor 2 Jahren für einen eigenen Artikel bei Spiegel Online ausgereicht hätte. Wir liegen in der Relevanz inzwischen so weit unten, dass es wurscht ist, was unsere größten Helden in Twitter von sich. Wie gesagt, es wird im Augenblick und auch auf Dauer nichts anderes übrig bleiben, als eine gewisse Gelassenheit sich zu erarbeiten und solche Typen dann halt einfach auszublenden und zu ignorieren. Es macht keinen Sinn, darauf zu reagieren, weil diese Diskussionen führen ja nicht dazu, dass du irgendjemanden dazu bringst, in Zukunft sowas nicht mehr zu twittern. Ganz im Gegenteil. Wenn ich heute jemanden habe, der weiß, dass er, wenn er einen bestimmten Satz twittert, er dann sofort eine hitzige Diskussion in seiner Timeline hat, dann muss ich davon ausgehen, dass er das nicht deswegen tut, weil ihm die Sache wichtig ist, sondern weil er diese hitzige Diskussion unglaublich toll findet. Ja, super. Dann helft ihr ihm genau dabei, wenn ihr darauf reagiert, statt es zu ignorieren. Aber ich unterstelle trotzdem Absicht vor der Wahl immer. Ich würde gerne gerade zu diesem Punkt was ergänzen. Also wenn es tatsächlich so wäre, dass gezielt die Wahl sabotiert wäre, dann würden wir uns nicht jede verdammte Sprechstunde mit diesem Thema befassen. Also wir sitzen doch jeden Montagabend hier und bequatschen irgendwelche Tweets von Menschen. Nee, der Schick hat ja schon recht. Es war ja wirklich sehr ruhig in den letzten Wochen und Monaten. Also auch nach meiner Auffassung. Es war jetzt wirklich seit Monaten wieder dieser eine Tweet, den ich persönlich in meiner Filterbubble mitbekommen habe. Und der hat wieder direkt vorne war. Ich glaube, das könnte auch etwas damit zu tun haben, dass der 13. Februar halt einfach der 13. Februar ist und am 15. gewählt wurde. Ja, gut. Ich habe übrigens noch 2 weitere Tweets im Pad gesetzt und da würde ich das einfach einmal wissen vom Bundesvorstand, gerne auch einzeln. Inwieweit die beiden Tweets in irgendeiner Weise dazu geeignet sind, den Unfrieden innerhalb der Partei zu stiften, nach Regel Nummer 8.1 im Social Media Handbuch. Ja, okay, dann Butter bei die Fische. So wie Bauer Jupp, du dich von manchen Leuten provoziert fühlst, schon fast egal, was sie schreiben. So geht's anderen mit anderen Leuten auch. Das heißt, wir haben halt einfach in dieser Partei Leute, die in der Vergangenheit sich sehr viel Mühe gegeben haben, mit möglichst vielen Leuten zu streiten oder das vielleicht nicht mal absichtlich gemacht haben, sondern das einfach ihr Naturell ist. Und das Ergebnis aber eben ist, dass sie, egal was sie tun, auf jeden Fall erstmal eine Diskussion auslösen oder beim einen oder anderen irgendeinen Trigger feuern. Und dann hast du halt einfach das Problem, wenn du, ich nehme an, du sprichst darauf an, dass es eine eine hitzige Diskussion deswegen gab, weil der Piratenpartei-Account ein bestimmtes Bild getwittert oder einen bestimmten Tweet retweetet hat. Ist halt einfach so, dass manche Menschen in dieser Partei schon aufgrund dessen, was in der Vergangenheit alles war, dafür sorgen, dass du eine hitzige Diskussion hast, wenn die erwähnt werden. Ja, kann man blöd finden, hilft aber nichts, wenn man sich dann hinstellt und sagt, naja, da müssen die anderen halt dann damit leben. Insgesamt finde ich es aber inzwischen sehr, sehr traurig, dass wir den Zustand haben, dass Aktionen offensichtlich nicht mehr danach beurteilt werden, ob sie tatsächlich witzig oder cool oder hilfreich sind, sondern von wem sie gemacht wurden. Und das ist das, was mich in der Diskussion am Wochenende dann tatsächlich so ein bisschen traurig gemacht hat, weil dann können wir uns den ganzen Scheiß irgendwann auch sparen, weil irgendjemand findet es immer Kacke, nicht was, sondern wer es gemacht hat. Und damit sind wir als Partei dann halt irgendwann handlungsunfähig, weil du immer genug Widerstand hast gegen das, was gerade irgendjemand macht. Das ist in meinen Augen der völlig falsche Ansatz. Und ich würde mir dringend von allen Beteiligten wünschen, dass sie sich zusammenreißen und einfach sagen, okay, die Aktion ist nicht von mir, aber hey, so what, sie ist vielleicht okay und deswegen halte ich einfach die Klappe und lass die machen. Dass wir das in dieser Partei im Augenblick nicht können, ist das, was mich gerade so am meisten fuchst. Genau, da wollte ich drauf hinaus. Danke. Also zum ersten Mal, boah, bei dem ersten muss ich widersprechen. Ich versuche gar nicht immer, auch in der größten Aufregung ansprechbar zu bleiben. Meine Blockliste ist leer. Jeder kann mich immer erreichen. Zum anderen, genau darauf wollte ich hinaus. Es ist, natürlich kann man Probleme haben mit Dollar-Personen. Die sind vielleicht auch berechtigt. Aber wenn sie Dollar-Personen innerhalb von einer Gruppe, in Gruppe irgendwie politisch aktiv ist oder so, warum alles der Welt ist dann gleich die ganze Gruppe Kacke? Dann nennt man Sippenhaft. Da will ich drauf hin, da geht nicht sowas. Dazu würde ich auch gerne was ergänzen. Wie Seko schon sagte, wenn eine Aktion stattfindet, die inhaltlich gut ist und die das Vorankommen der Partei fördert und die in der Außenwahrnehmung auch hilfreich ist, dann ist doch wirklich scheißegal, von wem die kommt. Und was überhaupt nicht geht, ist, Leute psychisch unter Druck setzen und anpöbeln, sodass sie Angst bekommen, Menschen oder Aktionen zu unterstützen. Sowas geht nicht. Das ist genau das, wofür wir eigentlich kämpfen, gegen diese Schere im Kopf, gegen diesen ganzen Scheiß, der daraus entsteht, wenn man Leute überwacht und unter Druck setzt. Und wenn wir das jetzt selber intern anfangen und das Spiel so weiterspielen, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Richtig, genau, das ist mir aber auch vorher gekommen. Ich habe da Dinge, da kann ich ruhig sagen, ich habe die beiden Tweets geretweetet, da wurde auch so Druck auf mich geübt und ich habe den Leuten sowas von überdeutlich gesagt, dass das ein Scheißdreck interessiert, was ich retweete und dass die so viel drohen können, wie sie wollen. Ich würde gerne mal feststellen, dass jetzt eigentlich zu diesem konkreten Tweet alles gesagt ist und wir uns in einen Wiederholungskreislauf begeben. Wenn ihr Ja, darf ich noch einmal kurz zusammenfassen? Also zusammenfassend ist die Meinung auch, es spielt eigentlich keine Rolle, wovon der Tweet kommt, solange der Inhalt des Tweets in irgendeiner Weise hilfreich ist. Nein. Wir haben allerdings, du hast recht, das wäre die Idealvorstellung. Wir haben allerdings in dieser Partei das Problem, dass wir einige Personen in verschiedenen Strömungen, um es mal so zu nennen, haben, die für sich genommen schon so polarisieren, dass es fast egal ist, was sie twittern, sie sorgen auf jeden Fall für eine Diskussion. Und ja, wir haben als Vorstand zumindest inzwischen das Problem, dass wir, wie Hermi schon gesagt hat, eine Schere im Kopf haben und anfangen, bestimmte Dinge nicht zu retweeten oder nicht, sondern weil wir keinen Bock auf den Shitstorm haben. Und das in aller Deutlichkeit zu sagen, da ist niemand ausgenommen. Da gibt es Vertreter in allen Strömungen, die uns dafür angiften, wenn wir irgendjemanden positiv erwähnen oder retweeten, nur weil er nicht aus ihrem eigenen Lager kommt. Und das ist eigentlich so das, was unseren Job im Augenblick ein bisschen anstrengend macht. Aber hey, das hatten wir vorher befürchtet und dafür haben wir uns wählen lassen. Ja, ne, da möchte ich nur einmal nachhaken. Ihr bezieht euch die ganze Zeit auf Personen. Mag in gewissen Umständen der Weg als legitim sein. Ich beziehe mich die ganze Zeit auf Gruppen. Jetzt ist es mal gut. Ich Ich glaube, habe wir haben gesagt, was zu sagen ist zu diesem Thema. Nein, Wir nein, wollen noch ein paar andere nur eine Fragen Kleinigkeit nehmen. noch. Nur eine Kleinigkeit Hier stehen noch. noch mehr Leute dazu, glaube ich. Ja, gut. Ich glaube, ihr wollt dasselbe sagen. So, wer von den anderen war denn zuerst da? Ich sehe die ganze Zuse-Crew da, wie ich sehe, oder? Überlegt euch, wer möchte zuerst. Also, dann nehme ich die Gelegenheit wahr. So, jetzt fangen wir mal an damit, dass ich selten dafür bekannt bin, für Fensterreden und deswegen vorweg schicke, dass ich euch alle respektiere, aber die inhaltliche Kritik deshalb nicht zurückstellen werde. Jetzt ist es so, dass ich hier mehrfach von Stefan insbesondere Worthülsen und Relativierungen höre, insbesondere Relativierungen, die hast du auch schon mehrfach gebracht, dass es sich hier um einen privaten Streit handeln würde, so stellst du das jedenfalls dar. Damit relativierst du irgendwie politische Willkürmaßnahmen von Organen dieser Partei, Leute, die sich satzungswidrig und zwar seit Jahren verhalten, und Leute, die sich dagegen wehren, werden in diese gleiche Ecke sozusagen zurückgestellt. Das lasse ich jetzt so nicht dastehen. Ich würde sehr gerne von euch endlich mal hören. Ja, es gab auf inoffizieller, das sage ich auch ganz gerne offen hier, inoffiziell einige Bemühungen, auch berechtigte Kritik sich zu Herzen zu nehmen und da sozusagen Unterstützung und andere, dass es sozusagen eine bessere Gesprächskultur gibt. Jetzt seid in meinen Augen ihr auch irgendwo an der Reihe, gewisse Ergebnisse, was satzungswidriges und schädliches Verhalten innerhalb dieser Partei angeht, zu liefern. Wir reden hier konkret über NetNerd, der einen Tag vor der Wahl, obwohl er weiß, ja, dass Bombergate entsprechend zu Reaktionen geführt hat, einen Tag vor der Wahl wieder Bomber Harris denkt, also nicht irgendwie der Befreiung der Juden, sondern für die Bombardierung einer Stadt. Ja, wir haben verschiedenes anderes Verhalten da, und ich möchte von euch gerne endlich mal hören, was habt ihr bisher konkret getan und was macht ihr konkret und bis wann? Danke. Ich glaube, ich lasse an der Stelle Hermi mal den Vortritt mit einer Antwort. Nein, ich würde gerne von dir, ohne dass du da jetzt dich aus der Affäre versuchst zu ziehen, sondern ich möchte von dir ganz konkret, weil du bist derjenige, der als Bundesvorsitzende eine exponierte Stellung innerhalb des Bundesvorstandes hat, und deshalb solltest du darauf antworten. Dennis, das entscheide ich selber. Das darfst du gerne tun, aber dann sagt das viel über dich aus. Tut es gar nicht. Ich würde mich ein bisschen zurücknehmen, Dennis. Nehme mich gerne zurück, ich bin aber irgendwann auch mal pisst, irgendwann. Das sage ich ganz offen. Okay, Hermi, ich würde dich bitten, da eine Antwort zu formulieren. Ich glaube, das ist so das Sinnvollste an der Stelle. Ja, ich tue mein Bestes. Dennis, du erwartest jetzt nicht allen Ernstes, dass dir der Vorstand irgendwie einen Zeitplan vorlegt, wen er welche Personen mit Ordnungsmaßnahmen belegen wird. Das ist Bullshit, das werden wir hier nicht öffentlich diskutieren. Ich erwarte von euch, dass ihr als Bundesvorstand die Ergebnisse eurer Arbeit mal präsentiert. Und ich glaube, soweit ich informiert bin, habt ihr, glaube ich, auch beschlossen, dass ihr diese Sachen öffentlich machen wollt. Und ich möchte von euch gerne konkrete Aussagen dazu hören und nicht nur immer Worthülsen, was ihr gedenkt zu tun. Es gibt Anträge im Bundesvorstand etc. pp. Ich möchte davon gerne hören, was ihr vorhabt bzw. was ihr getan habt. Danke. Wenn es einen Antrag gibt, dass so eine Geschichte, wie du sie genannt hast, Ordnungsmaßnahmen nach sich ziehen, dann können wir gegebenenfalls auf den von uns bei der letzten BUFO-Sitzung beschlossenen oder Beschluss zurückgreifen, so etwas öffentlich zu machen. Es gibt aber noch nichts, was öffentlich gemacht werden kann. Und ansonsten, es wird gearbeitet, sicherlich. Das heißt, ihr habt auch nichts in dieser Hinsicht vor? Entschuldigung, ich konnte Dennis eben nicht verstehen. Ich hatte gefragt, ob ihr bezüglich ganz konkret irgendwie dieses Tweets von NetNerd was vorhabt, zum Beispiel. Möchtest du einen Antrag stellen, dann schreib ihn bitte, Vorstand@Piratenpartei. Ihr seid von Amts wegen auch irgendwie verpflichtet, die Leute zu schützen? Ich bin, ja. Wenn du einen Antrag stellen möchtest, Dennis, schreib ihn bitte. Das brauchst du gar nicht so abtun. Ich tue das nicht ab, das ist einfach nur Thema durch. Ich glaube, dieser Diskussionsbedarf ist irgendwann auch mal da. Irgendwie, ihr könnt das nicht immer irgendwie abwiegeln und irgendwie sagen, das würde sozusagen irgendwie hier eine persönliche Konflikt geben, den es nicht gibt. So, und wenn Leute irgendwie euch konkret und Fragen zu gewissen Verhaltensweisen irgendwie stellen, dann solltet ihr die vielleicht auch mal irgendwie ernst nehmen. Und es gibt ja gewisse Satzungen, die wir in oder gewisse Satzungspassi, ja, die hier irgendwie permanent gebrochen werden. Leute, die gemobbt werden, die aus der Partei irgendwie als rechts bezeichnet werden, etc. pp. Und ich erlebe seit Jahren, dass nichts getan wird. Und irgendwann ist mal Schluss, und ich habe irgendwann auch mal gerade, ja, weil die Hoffnung sozusagen da war, dass das mit der Wahl von euch irgendwie endet, dass hier irgendwie auch gewisse Gerechtigkeit in die Partei zurückkommt, erwarte ich irgendwie schon, dass ich eine gewisse Antwort auf gewisse Dinge bekomme hier. Dennis, ganz kurz, du bist da jetzt emotional, das kann ich zum Teil auch verstehen. Ich sag's jetzt aber abschließend, bitte versteh mich da nicht falsch. Wenn du etwas hast, was in irgendeiner Form parteiintern durch Ordnungsmaßnahmen oder dergleichen geahndet werden kann, dann schreib einen Antrag an Vorstand. Wir werden uns damit beschäftigen. Wenn nichts kommt, wird sich da auch nicht viel bewegen. Ich bin hier nicht der Erziehungsberechtigte. Wenn du, Dennis, entschuldige, ich habe gesagt, ich sage das abschließend. Schreib es, mach Anträge, wir werden die prüfen und wenn sie irgendwie verwertbar sind, werden wir die auch mit Sicherheit umsetzen. Dieser Bundesvorstand, entschuldige, ich bin noch nicht fertig. Dieser Bundesvorstand ist sich mit Sicherheit nicht zu schade, Ordnungsmaßnahmen, wenn sie denn gerechtfertigt sind, zu verhängen. Ganz einfach. Das ist eine Aussage, aber ich möchte dazu einhaken, dass ihr auch von Amts wegen, ihr erwartet Loyalität von den Mitgliedern. Ihr seid als Bundesvorstand auch verpflichtet, von Amts wegen die Mitglieder zu schüchtern. Das ist nämlich die andere Seite der Medaille. Ja, aber wir sitzen nicht den ganzen Tag auf Twitter und gucken nach, wer wann irgendwas geschrieben hat. Das ganz ehrlich, siehst du, wenn du etwas hast, gib es doch rein. Es gibt wesentlich mehr Mitglieder als Bundesvorstände. Und von daher, wenn du etwas findest, reich es ein, wir gucken uns das an. Es wird alles bearbeitet, definitiv. Manches braucht halt Zeit. So, danke schön, Michael. Ich würde gerne zwei Dinge ergänzen. Das erste ist, der korrekte Dienstweg wäre, bei Ordnungsmaßnahmen, die beim zuständigen Landesverband zu beantragen. In diesem jetzt hier erwähnten Fall kann man darüber vielleicht mal hinweggehen und das gleich beim Bundesvorstand machen, aber normalerweise ist erst mal zuständig der entsprechende Landesverband. Nicht, dass sich hier falsche Eindrücke festsetzen. Und die zweite Geschichte, was die Veröffentlichung anbelangt. Wir haben da beim letzten Mal bei diesem Beschluss zwei Dinge klargestellt. Das erste ist, es gibt da keinen Automatismus. Das heißt, wir werden in jedem Einzelfall eine Abwägung treffen müssen, ob es verhältnismäßig ist, verhältnismäßig im juristischen Sinne, also Eignung, Erfordernis, Proportionalität, so eine Sache zu veröffentlichen. Da stehen nämlich Persönlichkeitsrechte des betroffenen Mitglieds entgegen. Und das werden immer sehr schwierige Abwägungen werden und keinesfalls Automatismen. Und dann, wenn überhaupt, dann auch erst dann, wenn die Sache rechtskräftig ist. Und wer so die üblichen Fristen kennt, der weiß, dass wir, selbst wenn wir jetzt irgendetwas schon in der Pipeline hätten, zum derzeitigen Zeitpunkt ja überhaupt nichts drüber sagen könnten, weil ja von einer Rechtskräftigkeit noch sehr weit entfernt. Ich bitte, solche Abläufe einfach auch mal zu berücksichtigen. Dankeschön. So, wir haben dieses Thema jetzt, glaube ich, erschöpfend besprochen. Gibt es einen neuen Aspekt, den wir jetzt noch diskutieren wollen? Die Sachen einfach drüber. Wohl, darf ich auch was sagen? Ich warte die ganze Zeit. Moment, gibt es etwas Neues zu diesem Thema, was noch nicht gesagt wurde und was nicht schon mehrfach beantwortet wurde? Dann bitte der Nächste am Saalmikrofon, entweder Thomas oder Simon. Ich habe eine konkrete Frage dazu. Also erstmal hätte ich noch ganz kurz noch eine Anmerkung zu Micha. Bauer Jupp hatte ja vorhin gesagt, dass er bereits seinen LV da kontaktiert hat bezüglich einer OM und ist wohl abgewiegelt worden. Das nur noch als kleine Ergänzung dazu. Aber jetzt hätte ich zu dieser ganzen Retweet-Geschichte noch zwei ganz konkrete Fragen. Und zwar erstens, ob es im Bufo vielleicht konkrete Pläne gibt, wie man organisatorisch künftig mit diesen Social-Media-Accounts umgeht, weil mir das doch irgendwie so ein bisschen kreuz und quer zu gehen scheint. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist ein bisschen ergänzend zu dem, was Sekor gesagt hat. Heißt das dann, dass unliebsame Mitglieder irgendwie in Zukunft machen können, was sie wollen? Sie bleiben da eben von den Social-Media-Kanälen der Partei ausgeschlossen? Okay, zum ersten Teil deiner Frage. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das derzeitige Social-Media-Team einen unglaublich guten Job macht. Sie twittern ganz, ganz viele Dinge, die für uns als Partei wichtig sind. Sie twittern auch manchmal Dinge von Leuten, wo ich nicht absolut begeistert bin, weil sie zu denen gehören, die mich in der Vergangenheit heftigst auch öffentlich kritisiert haben. Aber das gehört zum Business in dem Bereich. Nichtsdestotrotz, sie machen einen geilen Job und versuchen sehr, sehr ausgewogen die Interessen der Partei in ihren Entscheidungen in den Mittelpunkt zu stellen. Dass es vielleicht nicht immer absolut gelingt, liegt in der Natur der Sache. Eine Veränderung an der Stelle im Augenblick sehe ich nicht. Ganz im Gegenteil, ich stehe, wie gesagt, hinter den Leuten, die da für uns aktiv sind. Ja, der zweite Punkt deiner Frage, es ist tatsächlich so, wenn man in der Vergangenheit sich dadurch ausgezeichnet hat, dass man unglaublich viele Konflikte ausgelöst hat, dann wird es halt ein bisschen schwierig, dann mit positiven Dingen plötzlich im Mittelpunkt zu stehen. Ich glaube aber, dass sich das korrigieren lässt, indem man einfach zeigt, dass man in der Lage ist, positiv und konstruktiv zu arbeiten. Das, glaube ich, ist aber die Herausforderung für jeden Einzelnen. Nur für den Fall, dass ich mich missverständlich ausgedrückt habe. Ich habe jetzt nichts gegen einzelne Personen des Social-Media-Teams gesagt. Das war jetzt nicht mein Punkt. Aber der Tweet, um den es da konkret ging, der kam unter anderem von mir. Und ich glaube, ich bin jetzt in der Vergangenheit nicht so sehr dadurch aufgefallen, dass ich jetzt besonderen Streit in der Partei ausgelöst hätte. Und war halt in dem Fall auch betroffen und hätte mir halt einfach gewünscht, dass da vielleicht auch ein bisschen mehr Rückendeckung kommt. Thomas, den Punkt verstehe ich und das werde ich auch nochmal versuchen anzusprechen. Ich meinte die ganze Zeit mit Gruppen. Ja. Aber ich möchte nochmal eben bei Thomas sagen, ich habe... Stopp. Wir haben hier schon zum ersten Mal seit einem Jahr die Notwendigkeit gehabt, die Personen auf dem Podium zu bevorzugten Sprechern zu machen. Das war bisher nicht notwendig. Ich glaube auch, es wäre nicht unbedingt notwendig, weil wir haben da eine Reihenfolge am Saalmikrofon und wir lassen ganz, ganz viel Rückfragen zu und so weiter. Und jetzt ist der Simon dran, wenn er etwas Neues fragen möchte. Es muss nicht unbedingt eine Frage sein. Ich will einfach zu einem Thema was sagen, was vorhin schon besprochen wurde. Ihr seid dann leider drei Themen weitergesprungen. Es ging um eine Aussage von dir, Stefan, also Sekor, und zwar ging es um die Relevanz von Tweets. Ich stimme dir auch insoweit zu, dass in 99,9% aller Fälle Tweets einmal überhaupt keine Relevanz bedeuten. Aber ich muss dir in einer Sache widersprechen. Es ist eben ein Unterschied, ob irgendwie Klein Paulchen aus irgendeinem kleinen Kreiterband, einfacher Basispirat, irgendwas Schlimmes in Anführungsstrichen twittert und sich da 10 Leute drüber aufregen, oder ob ein Repräsentant, der Parlamentarier ist, in einem Landtag sitzt, etwas ein, zwei Tage vorher abwirft, was sehr wohl auch die Bubble besticht, was sogar von konkurrierenden Parteien wahrgenommen wird und auch von der Presse wahrgenommen wird. Und dann finde ich schon, dass da auch, übrigens auch wenn jetzt kein Antrag jetzt oder kein Interesse vom NRW-Vorstand wohl abgelehnt worden wäre, wie es man ja mittlerweile hört, den Grundstein dafür habt ihr als Bundesvorstand ja seinerzeit im Fall Lauer ja auch durchaus selber gelegt. Das ist ja der Präzedenzfall. Auch dort gab es ja ein OM an Sinnen, und zwar wohl von Amts wegen, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Und von daher finde ich schon, das hat eine gewisse Relevanz, weil, wie gesagt, wenn ein offizieller Repräsentant was macht, was gar nicht vereinbar ist mit den Grundwerten und das vor allem so kurz und klar vorsätzlich vor einer Wahl passiert, dann finde ich, dann muss man dem durchaus erstmal nachgehen und dem das auch rechtlich prüfen. Darf ich? Carsten, darf ich bitte? Bitte. Ich verstehe den Punkt und ich verstehe dein Ansinnen, aber ich glaube, eins der größten Probleme, das wir als Partei in der Vergangenheit hatten, war, dass wir immer wieder das gleiche Spiel gespielt haben. Pirat A, egal mit welcher Relevanz, twittert irgendetwas und produziert einen höllischen Aufschrei. Dann schlagen möglichst viele Leute möglichst heftig auf Pirat A ein und damit sorgen wir dafür, dass die Piraten-Timeline wieder herrlich, wunderbar, ein Hauen und Stechen im allerfeinsten Stil ist. Und das Beste, was in der Vergangenheit immer passieren konnte, war, dass noch ein Teil des Bufos sich auf die eine Seite und der Rest des Bufos auf die andere Seite gestellt hat. Jetzt rede ich. Und damit dafür gesorgt hat, dass die Auseinandersetzungen schön, heftig, öffentlich und für die Medien nutzbar und zitierfähig geworden sind. Das wirst du von uns nicht erleben und dabei wird es auch bleiben. Nee, ganz kurz, Stefan. Genau das habe ich auch gerade eben auch gesagt. Boah, ey, mach den bitte wieder nicht endstumm. Simon ist stumm gestellt worden? Ja, durch Monopol. Mit welchem? Okay, geschrieben hatte jetzt zwar Schreibi und nicht ich, aber ich hatte auch nichts gesagt. Insofern, ja. Und Schreibi war vor mir da, also insofern wäre es vielleicht in der Hinsicht. Der Schreibi dann. Björn. Monopol kann ich? Du kannst nicht nur, du darfst und du sollst auch sogar. Es tut mir leid, aber ich muss euch da am Saalmikrofon stumm stellen. Wenn ich euch stumm stellen muss, ist alles stumm. Hallo, ich habe nur einen formalen Hinweis und eine Frage, bevor Dutzende von Landesvorständen einen wahnsinnigen Datenschutzfummel hinlegen. Michael, du sagtest, die Beschwerden oder Anträge müssen zunächst an den zuständigen LAFO gehen. Wenn man aber nicht weiß, wenn man einen Antrag auf eine Ordnungsmaßnahme stellt, in welchem Landesvorstand derjenige Mitglied ist, kann man das auch nicht rauskriegen, weil das ist eine zu schützende Information. Und nein, Dirk, ich höre dich nicht. So, ich hoffe, du hörst mich jetzt wieder. Ich glaube, wir können das pragmatisch lösen, wenn das unklar sein sollte. Im betreffenden Fall, nee, ich sag dir da jetzt nicht öffentlich meine Spekulation, aber wenn das unklar sein sollte, schickt es einfach doch an Vorstand@, somit nach dem Motto, mit der Bitte um Weiterleitung an den zuständigen Landesvorstand. Wir kriegen das dann über die Mitgliederverwaltung raus, wo der jetzt dazugehört und leiten das weiter. Das ist unproblematisch. So, ich hoffe, ihr hört mich jetzt wieder. Du bist klar und deutlich zu hören, Dirk. Vielleicht hat der Schreiber vor mich ja auch lokal stumm gestellt. Soll ja auch eine gute Möglichkeit sein. Björn, deine Frage beantwortet. Du hört mich wirklich nicht. Dann Serin. Sag mal, ihr hört mich, aber das Saalmikrofon hört mich nicht. Ah, warte mal. Ich glaube, ich habe einen technischen Fehler gemacht, deswegen konntet ihr mich nicht hören. Entschuldigung bitte, Serin oder Schreibreform, hast du noch eine Nachfrage oder eine Nachbemerkung? Nee, ich hätte dann nur gerne eine Antwort, an wen man sich denn wendet, wenn man einen Antrag stellt, wenn man nicht weiß, in welchem Landesverband derjenige Mitglied ist. Nicht, dass ich das vorhätte, aber das ist ja vielleicht für die anderen interessant. Okay, das heißt, wir waren fürs Saalmikrofon gar nicht mehr zu hören. Hörst du mich jetzt? Ja, tue ich. Okay, also die Antwort war, im Zweifel schreib den Antrag an vorstand@piratenpartei.de und wir finden raus, wer das der zuständige LV ist und leiten das dann entsprechend weiter oder beantworten das, indem wir dem Antragsteller das mitteilen. Das lässt sich sicherlich auf die Art und Weise am einfachsten erledigen. Alles klar. Ja, ich habe es nicht vor, aber danke für die Info. So, für meinen kleinen technischen Lapsus entschuldige ich mich jetzt. Serin und dann der Baujub und dann der Paki. Ganz kurze Frage dazwischen, warum wurden Leute eben gerade gesperrt hier? Weil ihr dem Vorstand während der Beantwortung eines Beitrages dazwischen gequakt habt. Und dann müssen wir eben zu solchen Mitteln greifen, so leid es mir tut. Ich habe euch mehrfach drum gebeten. Auch jetzt wieder, du brauchst auch mir jetzt nicht ins Wort zu fallen. Das ist einfach nicht notwendig, Dennis. Ich signalisiere dir nur, dass ich dazu gerne was sagen möchte. Ich bin eben gerade niemandem ins Wort gefallen und ich habe weitere Fragen zu anderen Themengebieten. Genau, dann bleib einfach am Mikrofon und gut ist. Dann bleib einfach am Mikrofon und gut ist. Der Simon hat noch eine Frage. Ja, danke. Endlich mal, weil ich war noch nicht fertig und ich bin auch nicht ins Wort ständig gefahren. Ich habe einmal kurz nur gesagt, dass das genau das ist, was Sekor gerade sagt, was ich genau vorher auch gesagt habe. Dass es nicht darum geht, wieder Kleinigkeiten aufzubauschen, dass die auch vielleicht gar keine Relevanz haben. Und natürlich gebe ich ihm recht, dass es Unsinn war in der Vergangenheit. Und darum geht es auch überhaupt nicht. Es ging hier ganz klar um eine Klarstellung, dass es natürlich einen wesentlichen Unterschied macht, wer welche mediale Aufmerksamkeit hat. Und da spielt es eben keine Rolle, ob die Sache jetzt über einen Tweet kommt, über einen Blog kommt oder über eine E-Mail kommt oder auf einer Mailingliste. Das ist erstmal irrelevant. Wenn es wahrgenommen wird, wird es wahrgenommen. Das Medium, das es transportiert wurde, ist dann erstmal nebensächlich. Nur darum ging es. Und deshalb stimme ich ja sogar sehr kurz zu, ausdrücklich, weil es exakt das, was ich auch vorher gesagt habe. So, um nichts anderes ging es. So, und jetzt könnt ihr mal weiterquatschen, auch mit einer Mute-Funktion hier noch an die Kette. Tschüss. Dann der Serien. Ja, wir sind jetzt seit 35 Minuten, vielleicht auch 40 Minuten. Wenn man die 5 Minuten vom technischen Problem jetzt abzieht, ist es immer noch eine halbe Stunde. De facto dran zu The Crew und Probleme mit anderen Leuten. Ich bin mir nicht sicher, ob die Vorstandssprechstunde dafür gedacht ist, die Probleme einzelner miteinander zu klären. Und ich würde jetzt gern mal vom Vorstand wissen, ob das auf Dauer so beibehalten werden soll, weil dann kann ich mir diese Stunde auch schenken. Ich glaube, wenn du die letzten Vorstandsmammelrunden hier erlebt hast, dann weißt du, dass das nicht die übliche Form ist und demzufolge gehe ich davon aus, dass du auch dann das nächste Mal wieder da bist. Falls es das erste Mal sein sollte, dass du dabei bist, dann hast du tatsächlich jetzt gerade erlebt, wie es üblicherweise nicht läuft. Demzufolge würde ich vorschlagen, du kommst einfach das nächste Mal wieder. Ich bin nicht das erste Mal da, dann bin ich ja zufrieden, wenn das in Zukunft wieder auf sinnvollen Wegen laufen soll. Und es war nicht die Zusuch, das zur Ergänzung. Danke. So, und jetzt habe ich den Paki und den Bauer Jupp. Ihr müsst euch kurz einigen, wer von euch zuerst da war. Ich habe unter meinem kleinen Technik-Fail hier das nicht beobachtet. Ich glaube, es ist besser, wenn ich kurz eben mache, weil ich könnte mir vorstellen, dass Paki gerade wegen einer Sache da ist, die ich vorher eben richtig stellen möchte. Paki, darf der Bauer auf, sprich. Okay, und zwar sagt der Thomas gerade, ich hätte mich wegen eine Person aus dem Landtag NRW mit einem Vorstand in Verbindung gesetzt. Dies ist nicht der Fall. Ich habe lediglich meinen Unmut gemacht über diese Sache, also Luft gemacht über Twitter. Und ein Teil des Landesvorstands NRW hat mich daraufhin parteischädigendes Verhalten vorgeworfen und die Sache von diesem Abgeordneten verteidigt. Das so viel zu der Sache. Ach, ich liebe diese Tweets. Paki, du möchtest dazu was sagen oder hast du was anderes? Beides, wenn ich darf. Allerdings würde ich noch kurz auf eure Diskussion hier zu dem Tweet kurz was richtigstellen wollen. Ja, Bauer Jupp, es hat dazu bei uns keinen Antrag gegeben und wir sind auch in keinster Form, in irgendeiner Form da per Mail oder Antrag angesprochen worden. Und ich finde es unmöglich, dass hier einzelne Leute und einzelne Tweets in der Sprechstunde eines Bundesvorstands zerfleddert werden. Das würde ich mir gerne sparen, nicht nur auf Bundes-, sondern auf allen Gliederungsebenen. Und damit würde ich das Thema einfach auch gerne abschließen. Also tut euch uns allen den Gefallen, bitte. Pagi, machst du ein Mikrofon wieder stumm, wenn du fertig bist? Nee, komm doch gleich zum zweiten Thema. Okay, mein Mumble spinnt gerade ein bisschen rum. Ich glaube, der Paki kommt gleich nochmal zu uns. Wollen wir zum nächsten Thema übergehen oder gibt es da noch etwas, was über dem Paki seinen Beitrag hinaus jetzt dringend gesagt werden möchte? Dennis. Ja. Ich hatte ja angekündigt, dass ich noch was sagen möchte zu einem anderen Themenbereich. Ich bin ein bisschen unglücklich, dass das hier durcheinander gewürfelt wird. Ich finde es auch interessant, dass Visekor eben gerade auf die Unterstellung, dass hier die Zuse-Crew irgendwie stören würde oder sonstiges, reagiert. Da reagiert er, anderswo reagiert er nicht. Ist okay. Gut. Ich würde gerne zur Sprache kommen zu den Fails in der wiederholten Fails in der Vergangenheit in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Stefan, wir wissen alle, dass spätestens mit dem Bombergate irgendwie Anita auch irgendwie, ich formuliere mal, umstritten war. Aber das war Stefans Entscheidung. Gut, das kann man so respektieren. Es sind jetzt verschiedene Fails irgendwie vorgekommen. Jüngst gerade das Verhalten von PR 02, der da wohl irgendwie tätig ist. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwelche Sachen von der Sicherheitskonferenz nicht veröffentlichen sollte. Andere sind wegen des RTs, soweit ich gehört habe, unter Druck gesetzt worden. Das ist ja hier auch angesprochen worden. Es sind wiederholt Gastartikel von Piraten, die andere als rechtsverleumdet haben, erschienen. Du, Monopol, hast Sachen vergessen irgendwie mit der SecCon, was auch häufiger mal passiert, wenn es ein Thema ist, was jetzt nicht irgendwie so das Schönste für dich ist. Das ist in der Vergangenheit auch schon häufiger mal vorgekommen. Dann die RT-Rücknahme. Ich hätte gerne mal gewusst, welche Veränderungen, und ich hätte diese Antwort natürlich gerne vom Bundesvorsitzenden, der mir allerdings dazu wahrscheinlich nicht wieder die Antwort geben wird, sondern wieder ausweichen wird. Aber vielleicht möchte er ja dazu mal was sehen, vielleicht sind da sagen, vielleicht sind da irgendwelche Veränderungen, die er für notwendig sieht. Und die Frage kann natürlich auch jeder andere Bundesvorstand beantworten. Dankeschön. Tja, nee, das lässt sich relativ einfach beantworten. Es wird keine personellen Veränderungen geben, weil ich mit der Arbeit der Leute, die du jetzt namentlich einzeln genannt hast, durch die Bank sehr zufrieden bin. Wenn der eine oder andere auf einen Tweet, auf eine Anfrage oder auf eine Mail oder einen sonst irgendwie geführten Angriff möglicherweise empfindlich reagiert oder verschnupft ist, dann ist es im Einzelfall vielleicht nicht geschickt und vielleicht auch nicht immer das, was ich mir wünsche. Aber insgesamt machen alle, die du jetzt genannt hast, eine ausgezeichnete Arbeit, kümmern sich darum, dass diese Partei vorankommt, dass etwas passiert, dass inhaltlich gearbeitet wird. Und ich sehe absolut keinen Grund, irgendjemanden von den genannten auch nur im Ansatz meine Unterstützung zu entziehen. Das heißt, es ist für dich völlig in Ordnung, wenn Leute unter Druck gesetzt werden, RTs zurückzunehmen etc. pp. Es ist in Ordnung für dich, wenn Inhalte nicht publiziert werden sollen etc. pp. Es ist in Ordnung für dich, dass dort Fehlverhalten stattfindet. Also soweit ich das mitbekomme, irgendwie bist du derjenige, der über einige Leute die Hand drüber hält, egal was passiert. Und gut, das musst du dann natürlich auch verantworten, aber ich stelle mal in Frage, inwiefern das war, was du in Halle versprochen hast. Dennis, ich fände es gut, wenn du jetzt mal ein bisschen die Emotionalität aus dieser ganzen Diskussion rausnehmen würdest. Ich glaube, zum Thema Rücknahme von Retweets am Wochenende haben wir schon ausgiebig unsere Meinung gesagt. Ja, aber du hast selber das angesprochen, dass hier Leute unter Druck gesetzt wurden. Das hast du vorhin selber dargestellt, als dass das nicht geht. Das ist korrekt und ich habe auch gesagt, dass ich das so nicht in Ordnung finde. Gut, dann sind wir ja da auch einer Meinung. Aber dann möchte ich gerne von euch hören, wie ihr euch zukünftig vorstellt, dass das unterbunden wird, so ein Verhalten. Okay, ich glaube, an meiner Aussage und an meiner Antwort war nichts, was man irgendwie fehlinterpretieren kann. Gut, dann nehme ich das so zur Kenntnis, Stefan. Prima. Und da haben wir den Ahoi am Mikrofon. Ja, Sekor, wie definierst du in deiner letzten Aussage das Vorwärtskommen? Okay, du gehörst eigentlich zu denen, bei denen ich eine Diskussion tatsächlich für Zeitverschwendung halte. Weil die Antwort aber sachlich nicht ganz von der Hand zu weisen ist, mal eine Antwort an der Stelle. Ich erwarte von den Leuten, die gesagt haben, dass sie sich darum kümmern, dass unsere Social-Media-Kanäle bespielt werden, dass unsere Homepage regelmäßig mit aktuellem Inhalt befüllt wird, dass wir in der Presse mit einem positiven Gefühl wahrgenommen oder von den Medien mit einem positiven Gefühl wahrgenommen werden, dass sie ihren Job machen. Und genau das tun sie. Und sie kämpfen an der Stelle, und zwar an allen Fronten und an allen Punkten, unglaublich hart und unglaublich hartnäckig für uns. Dass es im Augenblick nicht von Erfolg gekrönt ist, dass wir nicht mit jeder Pressemitteilung und mit jedem Tweet in jedem bundesdeutschen Journal gehypt werden. Das liegt in der Natur der Sache. Der Hype ist vorbei. Wir müssen politisch arbeiten. Und das machen die vorhin genannten explizit. Und deswegen haben sie auch weiter meine Unterstützung und damit ist der Punkt für mich erledigt. Dass der eine oder andere meint, dass man den Erfolg einer solchen Arbeit daran messen kann, wie viele Pressemitteilungen von welchen Medien aufgenommen wird oder welche Reichweite ein einzelner Tweet hat. Das ist schön, wenn das so in der einfachen Vorstellung dann tatsächlich so das Maß aller Dinge ist. Das aber hat halt mit der Realität nichts zu tun. Gut, ich bedanke mich für die Antwort, kritisiere aber deine einleitende Diskreditierung meiner Person. Das ist okay, das kannst du gerne machen. Kinas. Gut ist. Jo. So, guten Abend zusammen, Leute. Es ist langsam Zeit aufzuhören. Hört auf, die Vorstände platt zu machen. Also, wir sind hier alle zusammen und wir wollen Politik machen und nicht irgendjemanden hier platt machen. Es ist nicht mehr zu ertragen. Nein, Jorgo, alles gut. Das ist eine sehr sachliche Diskussion mit ein paar Leuten, die sachliche Diskussionen gerne emotional führen. Dafür ist diese Stunde hier genau die richtige. Hier haben wir die Möglichkeit, das auch mal auszudiskutieren, uns gegenseitig auch mal deutlich zu sagen, was wir davon halten. Ist alles in Ordnung. Das klingt vielleicht schlimmer, als es möglicherweise tatsächlich ist. So, der Paul vielleicht zu einem anderen Thema. Richtig, genau. Da ja Hamburg quasi ausgelagert worden ist, outgesourced bis nächste Woche, dann doch was Aktuelles, und zwar den offenen Brief an die griechische Regierung, den wir da in der AG Geldordnung und Finanzpolitik mal versucht haben zu formulieren, ne, über Piratos und so weiter. Da meine Frage, habt ihr das vernommen? Also Christos, mit dem standen wir ja in Kontakt, aber der Rest des Bundesvorstandes würde ich ja auch nett empfinden, wenn die sich da auch Gedanken drüber gemacht haben und so weiter. Und wie würdet ihr diesen Brief in der jetzigen Form, ich habe den Link da reingestellt, ins Pad und so weiter, wie seht ihr das? Seht ihr das eher positiv oder sehr bedenklich oder wie auch immer? Also da hätte ich ganz gerne auch die Antwort von Sekor. Kann ich da gleich intervenieren? Nein. Ich habe die Frage an Sie gestellt und so weiter. Insofern möchte ich von ihm eine Antwort haben und nicht Zwischenfragen jetzt erlauben. Nee, also wenn seit dem letzten Mal da irgendwas geändert wurde und jetzt eine aktuelle Form vorliegt, wirst du, glaube ich, nicht von uns erwarten können und auch nicht von Seko im Besonderen erwarten können, dass wir innerhalb von einer Minute dieses Ding durchlesen und dann sofort eine gefestigte, fertige Meinung dazu haben. Aber es gibt ja eine Tendenz dazu. Ich meine, es gab ja schon Versionen und so weiter, die ja jetzt nicht großartig abgeändert worden ist, 100% oder wie auch immer. Also man kann ja erkennen, dass man der griechischen Regierung beglückwünscht und so weiter, gerade auch hier in den finanzpolitischen Dingen, dass sie da jetzt nicht einfach so einknicken gegenüber der Troika und so weiter. Ne? Und das geht ja klar hervor. Da wird ja auch nichts großartig geändert. Und da braucht man nicht eine Minute nachzudenken und so weiter. Ich denke, diese Sache liegt ja jetzt schon ein bisschen eine Weile dem Bundesvorstand vor. Ne? Mit Christos wurde ja schon vor einigen Tagen gesprochen und so weiter. Also insofern würde ich ganz gerne da eine Antwort haben, wie das tendenziell aussieht. Oder sagt ihr, nee, das sehen wir höchst kritisch. Okay, ich hab das Pad vor... Ich glaube, eine Woche ungefähr ist es gewesen, gelesen, habe da ein paar Formulierungen gesehen, wo ich mir gedacht habe, bitte veröffentlicht das nicht, und habe das Pad wieder zugemacht. Die 75%, Paul? Die 75%. Red einfach weiter, Stefan. Und das war damals der Zustand. Ich gehe jetzt nicht her und lese in Pads, die mir irgendwie zugeschickt werden, so alle 3-4 Stunden mal nach, was sich verändert hat. Das heißt, wenn ihr deutliche Veränderungen an dem ursprünglichen Text vorgenommen habt und wollt den dann tatsächlich irgendwo veröffentlicht haben, dann wäre der richtige Weg gewesen, das nochmal zu schicken. Das ist aber nicht passiert. Ich habe den Text jetzt gerade überflogen, sehe das, was mich damals so am meisten gestört hat, erstmal in der Schärfe nicht mehr formuliert. Habe aber grundsätzlich, Paul, das Problem, dass ich nicht glaube, dass wir etwas gewinnen, wenn wir dazu in welcher Form auch immer sagen. Die Diskussion ist emotional, und egal auf welche Seite und in welcher Form wir uns da positionieren, wir gewinnen nichts, wir können nur verlieren. Deswegen ist die Frage, was der offene Brief dann letztendlich bewirken soll, für mich eigentlich so das Problem. Ja, sehe ich anders, aber vielen Dank für die Aussage und deine klare Tendenz des Neins. Ich gehe mal davon aus, dass das auch mit der Einkommensteuergeschichte gewesen ist, 75%, dass es von uns so klar formuliert worden ist und dass wir da doch dieses Programm der Regierung da auch deutlich gut geheißen haben. Aber na gut, also vielen Dank für deine Aussage. Gerne. Trotzdem kurz was dazu sagen als quasi Autor dieses Artikels? Vielleicht. Ja, sag mal was dazu, aber ich würde dann gerne noch was aus Sicht der Öffentlichkeitsarbeit dazu sagen, aber bitte Piratus. Ja, also das TSM hier wieder so vorprescht, tut mir schrecklich leid. Ja, ich habe heute Christos schon eine Mail geschrieben und ihn darauf hingewiesen. Mir war völlig klar, dass während der Hamburg-Wahl ihr keinen Kopf für sowas habt. Und ich habe ihm heute eine Mail geschrieben und ihn darauf hingewiesen, dass wir die Änderung durchgeführt haben und ihm sozusagen den Link nochmal geschickt. Dass ihr das noch nicht mitbekommen habt, ist klar, weil Christos euch das wahrscheinlich noch nicht kommuniziert hat. Ist aber überhaupt nicht tragisch. Also tut mir leid, dass TSM hier so reinpusht. Der hat eigentlich damit überhaupt nichts zu tun, außer sicher, dass er sich damit immer schmückt, ja, mit unserer Arbeit. Und vielleicht ganz kurz zu dem Artikel. Ja, wir haben ihn entschärft. Und ja, ich finde es sehr wichtig, so einen Artikel zu schreiben. Gerade auch, also eigentlich wollten wir daraus natürlich eine politische Aktion machen vor der Wahl, weil die Leute sehen sollen, dass wir auch nachdenken. Und das VWL-Wissen, was in diesem Brief steht, das ist aus meiner Sicht unbestritten. Und wer da fachliche Kritik hat, soll sich gerne an mich wenden. Lieber Bundesvorstand, darf ich etwas zum Thema Veröffentlichung auf der Bundeswebseite sagen? Selbstverständlich. Ich erlebe ja immer wieder Einreichungen. Manche Leute sind über die Ablehnung einer Einreichung, selten genug kommt sie vor, dann enttäuscht. Das tut mir dann leid. Es gibt hauptsächlich zwei Gründe, aus denen ein Text nicht auf die Bundeswebseite kommt. Der eine Punkt ist, wenn er gerade im Moment politisch extrem ungeschickt ist. Solche Ablehnungen werden dann in Absprache mit mindestens zwei Bundesvorständen von den Verantwortlichen für die Seite getroffen. Und der zweite Grund ist, wenn der Artikel den Anschein erweckt, dass er die Piratenpartei als Piratenpartei spricht. Und wenn sie das tut, das machen wir, das halten wir sehr, sehr konsequent durch. Selbst wenn wir was machen, was also wirklich ganz, ganz unbestritten innerhalb der Piraten ist, zum Beispiel irgendwie zum Global Marihuana March aufrufen oder sonst was. Wenn die Piratenpartei als Piratenpartei spricht, dann tut sie das nicht, weil ein Bundesvorstand dazu irgendwie per Twitter DM gesagt hat, ja, mach das. Sondern tut sie das aufgrund eines formalen Bundesvorstandsbeschlusses, den ich dann auch bitte formal beantragt und beschlossen sehen möchte. Und das gilt für alles, Dinge, die mir am Herzen liegen, für Dinge, die ich überhaupt kann und wo ich mir persönlich wünsche, dass sie überhaupt nicht rum würden oder sowas. Das ist Frage eines Bundesvorstandsbeschlusses. Und bitte respektiert auch das. Wenn ich das nicht mache, dann verliere ich genau diese Reputation beim Vorstand, die es mir erlaubt, solche Dinge zu machen, die ich sonst immer mache, nämlich aus einer mit einem Vermerk oben drüber, dass das ein Meinungsartikel aus der AG hast du nicht gesehen oder das ist ein Meinungsartikel vom Kollegen Blabla. Dinge, die durchaus auch über das hinausgehen, was wir jetzt hart programmatisch verankert haben, dort auf der Piratenseite zu veröffentlichen. So, das war der Saalmikrofonbeitrag. Eigentlich hätte ich runtergehen müssen dazu. Durchatmen. Weitere Punkte. Wen haben wir denn als nächstes? Der Michael Ebner ist wieder rausgeflogen. Das ist nicht gut. Der Ali ist am Mikrofon. Ja, war der Paki vor mir oder? Der Paki hat schon mal und du noch nicht und nehmen wir dich mal. Okay, dann bin ich einfach mal als jemand hier, der einen Gastbeitrag spricht. Also das, was mir innerlich wehtut als Ex-Pirat, ist einfach in die Bufo-Sprechstunde zu kommen nach einiger Zeit und wieder mitzubekommen, dass sich im Grunde vieles gar nicht geändert hat. Mir tut es eigentlich weh, mitzubekommen, wie die Piratenpartei ihre eigenen Themen, ihre eigenen Ziele an diesem Strang ziehen aus den Augen verloren hat und sich einfach wirklich nur noch im Kleinkrieg befindet, ja. Wenn man Wahlen gewinnen will, wenn man das Vertrauen der Wähler gewinnen will, muss man erstmal selber glaubwürdig agieren. Man muss diese Themen auch glaubwürdig rüberbringen. Im Moment macht das leider den Eindruck, dass die Piraten ihre eigenen politischen Ziele aus den Augen verloren haben und es wirklich nur noch geht, seine Claims innerhalb dieser Partei, seine Machtzentralen abzustecken und darüber auch über Leichen zu gehen, und sei es die eigene Partei. Und ich finde das wirklich schade. Also jeder, der hier zuhört, sollte mal in sich gehen und sich fragen, warum er in dieser Partei ist. Sie sind nicht in dieser Partei, weil hier so viele tolle Leute sind mit tollen Frisuren. Sie sind hier, weil diese Partei Ziele hat, die wichtig sind, die durchaus auch für die Wähler wichtig sind. Aber wenn die eigenen Piraten diese Ziele einfach nicht mehr vertreten können, weil sie alles aus den Augen verloren haben, wird diese Partei untergehen. Und das ist ein Verlust für dieses Land, weil die Piraten werden immer noch gebraucht. Ich kenne viele, die wirklich sagen, die Piraten haben tolle Themen, ich kann sie aber nicht wählen, weil ich nicht weiß, wie sie diese vertreten soll. Weil an so vielen Baustellen so viel Mist passiert. Also wer hier mal richtig aufräumen will, der hat eine Aufgabe für Jahrzehnte. Und es tut mir einfach weh zu sehen, wie diese Partei sich selber kaputt macht, ohne dass es Einfluss von außen gibt. Weil alles, was euch zersetzt, kommt von innen, und reißt euch doch endlich mal zusammen, ja? Und werdet wieder Partei. Und dann kann es mit euch wieder vorangehen. Aber ihr müsst jeder bei euch selber anfangen. Das fängt mit eurer Verantwortung in der Außendarstellung an. Ja? In meiner Partei gibt es so etwas nicht. Der wird nicht nach außen eingehakt. Ich bin auch zu Ende. Jetzt werde ich auch langsam emotional. Sorry. Ja, aber bitte, Ali, regel dein Mikrofon ein bisschen runter. Das war jetzt sehr, sehr grenzwertig. So, Antwort. Boah, Entschuldigung, das ist auf Gamerstellung. Carsten, du wolltest was dazu sagen? Ja, ich wollte eigentlich nur darauf eingehen, dass Ali ja sagte, er wäre das erste Mal seit langer Zeit wieder hier. Und ich kann Ali da in keinster Weise recht geben. Natürlich haben wir Probleme sicherlich, aber die wird es in anderen Parteien auch geben. Wenn man die Sprechstunde heute als Beispiel dafür nimmt, was Ali wahrscheinlich gerade tut, muss ich ihm sagen, bist du leider auf dem Holzweg. Also es hat sich schon vieles, vieles verändert hier. Es gibt noch den einen oder anderen Ausrutscher sicherlich, das wird es auch immer geben, wird auch nicht ausbleiben. Aber so wie du es jetzt darstellst oder wie es sich dir vielleicht dargestellt hat, Ali, ist es bei Weitem schon lange nicht mehr. Ich denke, wir haben hier inzwischen eigentlich eine ganz gute Stimmung, bis auf, wie gesagt, diese Ausrutscher. Mit denen können wir aber leben und mit denen werden wir auch fertig. Okay. So, wir haben den Paki, der noch was von vorhin mit sich rumträgt und jetzt vielleicht sein Mikrofon unter Kontrolle gebracht hat, und dann den Dennis nochmal. Paki. Jo, da war irgendwie der Photoshop-Arbeitsspeicher ein bisschen zu voll. Ich habe zwei Punkte. Ich hatte den Seko auch schon heute im Laufe des Mittags angeschrieben. Es ging um zwei Sachen, die ich zum einen schon mal mit Seko besprochen hatte und zum anderen, die wir mit Hermi mal besprochen hatten. Ich fange mal mit dem Freiheitsserver an. Das ist im Prinzip eine Mail vom Pirate Slash, der eine wunderbare Vorarbeit geleistet hat in Bezug auf die Initiative, die sogenannten Freiheitsserver zu fördern. Ich werde das jetzt nicht länger ausführen, das ist ein relativ umfangreiches Thema, aber es geht eigentlich darum, dass ein neues Netzwerk gegründet wird aus Servern, die zu 50% als Tor-Server laufen und zu 50% einer VMware mit mehreren Freenet-Seed-Nodes. Das ist ein recht komplexes Thema. Meine Frage ist an der Stelle, könnt ihr euch vorstellen, oder kannst du dir, Sekor, hast du dir das durchgelesen und kannst du dir da vorstellen, in die Richtung einen Antrag zu behandeln, oder siehst du momentan die Ressourcen nicht? Also ich halte das Konzept für sehr interessant. Ich würde das gerne machen. Letztendlich geht es ja in die Richtung, was damals schon mal im Gespräch war. Und ja, also grundsätzlich würde ich es gerne tun. Das größte Problem, das ich heute hatte, war, dass das Pad schreibgeschützt ist. Also nicht schreibgeschützt, sondern nicht öffentlich ist. Das heißt, ich bräuchte den Account, um den Text lesen zu können, den du mir geschickt hast. Ja. Ich hatte mit Slash da nochmal drüber gesprochen. Das Problem ist, dass da halt zum Teil Namen und NGOs und so weiter drinstehen, die damit beschäftigt sind. Ich würde dich bitten, dass du da dich registrierst. Der Slash schaltet dich frei und dann kannst du das mal in Ruhe durchlesen oder das auch vielleicht mal in die Bundes-IT geben an ein paar Leute, die sich mit Tor und VPNs und VMwares auskennen. Ich habe euch das jetzt mal befreit in meiner Pet-Umgebung, damit ihr jetzt mal kurz reingucken könnt. Aber mir ist schon klar, dass das jetzt nicht von jetzt auf gleich geht. Nur mir wäre wichtig, dass das bei euch wirklich in voller und Gänze durchgesprochen wird, damit wir wissen, ob das weiter verfolgt wird. Also wie gesagt, ich finde es gut, ich finde es wichtig, das zu machen. Das könnte etwas sein, was uns auch politisch weiterbringt und inhaltlich sowieso gut ist. Paki, ich würde dich aus Gründen bitten, dieses Pad sofort privat zu schalten. Ganz, ganz dringend. Ich erkläre dir auch nachher gerne, warum. Mache ich. So. Ich gerade schon dran bin, das geht in die gleiche Richtung, und zwar hat der Daniel Domscheit-Berg vor ein paar Monaten irgendwann in der AG Netzpolitik eine wunderschöne Idee gehabt, die wir da fast jubelnd entgegengenommen haben und die der damalige Bundesvorstand wohl auch ja sehr freundlich aufgenommen hat, aber eben auch nicht umgesetzt hat, leider. Ich habe mit Seko auch darüber schon mal im Rahmen irgendeines Treffens gesprochen, wo du ja auch sagtest, ja, würden wir gerne machen. Und dann sagte ich, ja, dann muss ich mit dem Daniel Domscheit-Berg wohl nochmal Kontakt aufnehmen. So, hast du das mittlerweile nochmal im Vorstand besprochen oder sollen wir das nochmal hier befreien? Möchtest du das öffentlich mit mir weiter besprechen oder nicht? Also grundsätzlich bin ich nach wie vor daran interessiert, das Projekt umzusetzen. Daniel hat mir das damals, das ist inzwischen über ein Jahr her, mal vorgestellt. Das war, müsste so im November 2013 gewesen sein. Und ich fand es damals schon interessant und habe da auch meine Meinung dazu nicht geändert. Ich habe inzwischen auch regelmäßig die Nachfrage von einem Betreiber eines Rechenzentrums in, ich glaube, Chemnitz. Bin mir nicht ganz sicher, wo da genau, der uns im Prinzip Platz in seinem Gebäude frei hält, so dass wir da jederzeit loslegen könnten. Aber es fehlt jemand, der sich darum kümmert, das Ganze eben tatsächlich so weit voranzutreiben, dass das ganze Projekt Hand und Fuß bekommt. Weil im Augenblick wir halt nach wie vor nur die Idee davon haben. Die Frage ist höchstens, wie können wir es organisieren, dass wir da tatsächlich dann eben auch Leute bekommen, die sich drum kümmern und die technische Umsetzung machen. Da sehe ich im Augenblick halt so die Schwierigkeiten, haben wir kaum Ressourcen. Angesichts der Tatsache, dass das ja für die Parteienfinanzierung nicht ganz uninteressant wäre, würde ich vielleicht schon vorschlagen, dass wir das öffentlich machen, weil ja, großes Geheimnis ist es eigentlich nicht, weil dann könnten wir eventuell zusätzliche Kräfte freischaufeln, weil sich vielleicht Leute dafür interessieren. Und zum anderen denke ich mal, gerade dadurch, dass darüber auch Geld in die Partei gespült werden könnte, wäre es natürlich die Möglichkeit, dann eben auch auf Dauer bezahlte Kräfte darauf anzusetzen. Ja, klingt nach einem Konzept. Ich glaube, am einfachsten wäre, um auch dann hier das Ganze ein bisschen mit Hand und Fuß zu machen, dass wir einen entsprechenden Antrag an den Bundesvorstand stellen, das Konzept zu beschließen, zu voranzutreiben, zu veröffentlichen, so dass wir da uns nicht den Vorwurf machen lassen müssen, dass wir hier Geheimniskrämerei betreiben. Ja, das da gebe ich dir recht. Das wäre natürlich ganz schön, wenn wir das so ein bisschen vorbereiten würden und dann eben auch pressetechnisch ein bisschen ausschlachten. Darauf glaubt man, verrät nicht zu viel, wenn man sagt, dass es darum geht, dass die Piratenpartei gewisse Ressourcen bereitstellt, die andere Parteien nicht bereitstellen. Ja, ich glaube, man kann vielleicht noch einen weiteren Satz dazu machen. Es geht darum, Dienstleistungen im Bereich der Netzzugänge beziehungsweise Mail-Accounts zur Verfügung zu stellen und das dabei die gesetzlichen Regelungen so weit auszunutzen, dass die Nutzer davon einen möglichst großen Benefit haben und wir uns halt einfach in genau dem Bereich profilieren können. Und wenn ihr das macht, dann bitte ich euch um einen schönen Termin im Dicken Engel, in dem ihr das technische Konzept mal vorstellt, dass wir alle wissen, worum es da geht und natürlich selbstverständlich um Öffentlichkeitsarbeit und einen schönen Text und so weiter, gelle? Selbstverständlich. Gerne, gerne, helfe ich auch bei. Das war's schon. Tschüss. So, in diesem Zusammenhang, da jetzt alle Vorstände noch da sind und sich noch keiner beschwert hat, würde ich gerne noch eine Frage aus dem Pad heranziehen. Toll, ich habe noch eine Frage. Dennis. Ja, ich würde zunächst gerne auf Ali kurz eingehen, bevor ich irgendwie zur Frage komme. Ich glaube, dass Ali da vielen aus den Herzen spricht. Ja, ich glaube, alle möchten inhaltlich vernünftig arbeiten und auch zu einer, sag ich mal, harmonischen Miteinander in der Partei kommen. Ich glaube, das geht jedem so, nur kann man gewisses Verhalten nun mal leider nicht ignorieren und rausmerkeln und gewisse Sachen ignorieren. Ja, insbesondere wenn das hier Leute tatsächlich kaputt gemacht werden, etc. pp. Da war noch im Pad wieder einige Sachen, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Nur das kann man, glaube ich, so nicht einfach im Raum stehen lassen und man immer sozusagen einen Teppich drüber kehren. Ich hätte dazu noch eine Frage, insbesondere zu dem RT vorhin. Es ist vorhin in der Öffentlichkeitsarbeit gesagt, dass ja, da mit einem Bundesvorstand, Thomas Ney hatte ja vorhin gesagt, irgendwie, dass der Tweet auf ihn gegangen wäre, er hatte sich und er sich ja auch zu Recht nicht zu Schulden kommen lassen hat. Und da ist gesagt worden, dass zuvor, bevor man diesen Tweet zurückgenommen hat, auch Rücksprache mit dem Bundesvorstand oder einem Teil des Bundesvorstandes, besser gesagt, gehalten hat. Und ich würde gerne wissen, wer von euch das ist, weil man das vorhin nicht darstellen wollte. Vielleicht bekennt sich dazu jemand. Und ich hätte gerne natürlich eine Begründung. Keine Antwort? Wir können uns jetzt auch anschweigen. Hört man mich noch? So, da es dazu offensichtlich keine weitere Stellungnahme gibt, würde ich dann gerne zu der nächsten Frage im Pad kommen. Ich bin sehr mutig, dass sich hier dazu noch nicht mal bekannt wird. Ist okay. Dankeschön. Da steht nämlich, und das muss ich mir, glaube ich, auch annehmen und einige andere hier auch, wie steht der Bundesvorstand dazu, dass in der Beauftragte private E-Mail-Adressen stehen, die teilweise bei unsicheren Diensten wie GMX, und ich schreibe da mal in Klammern dazu, um mich da selber anzusprechen, Google Mail liegen, GMX sieht sich nicht und blabla und so weiter, aber besonders brisant ist dann natürlich schon die Tatsache, dass wir uns privat natürlich irgendwelche E-Mail-Dienste bedienen, auch aus Gründen natürlich und damit eigentlich gegen unsere eigenen Maßgaben handeln. Stefan, wir holen uns jetzt bei dir einen Rüffel ab, aber was sollen wir denn sonst machen? Ja, ja, zu Recht einen Rüffel. Es ist tatsächlich so, dass es unschön ist, wenn Leute die Beauftragungen oder gar Ämter bei den Piraten haben, ihre Mails nach GMX oder noch besser nach Google ausleiten. Aber wir haben letzte Woche, glaube ich, einen Antrag von Hermi positiv beschlossen, dass die Beauftragten und sonst irgendwie für die Piraten agierenden mit den entsprechenden offiziellen Mailadressen hantieren sollen. Das heißt, wir sind gerade auch dabei, auf den entsprechenden Veröffentlichungen, also den Wiki-Seiten beziehungsweise im Vorstandsportal und so weiter, zu gucken, wo noch Nicht-Piraten-Mailadressen sind und das entsprechend umzustellen. Wir fänden es in der Tat schön, wenn wir da tatsächlich auch Mailadressen verwenden würden, von denen wir sicher einigermaßen sicher sein können, dass sie bei uns gehostet sind und nicht auf irgendwelchen irländischen oder amerikanischen Servern. Der konkret genannte Fall ist auch korrigiert. Ich freue mich dann auf mindestens 2 GB Speicherplatz auf einem Piraten-Server. Den brauche ich nämlich für meine Mails. Ich nehme euch beim Wort, lieber Vorstand. Darf ich dazu ganz kurz was fragen, Dirk? Ja, selbstverständlich. Du bist ja am Mikrofon. Danke dir. Ganz kurz. Diese Absicht betrifft hier auch niedere Gliederungen. Ich frage ganz konkret deshalb, weil ich von diversen Schiedsgerichten weiß, dass vorsitzende Richter dort private E-Mail-Accounts verwenden für offizielle Post. Nein, also da ich den Antrag gestellt habe, kann ich dir sagen, es geht primär um alle Beauftragten des Bundesvorstands sowie alle offiziellen Gruppierungen innerhalb des Bundesverbandes. Auf die Gliederungen der Landesverbände und deren Organe haben wir erstmal keinen Einfluss. Darf ich kurz nachfragen, ob ihr eventuell die Absicht verfolgt, diese Landesverbände auch darauf, diese Problematik hinzuweisen? Grundsätzlich ja. Ich kann davon ausgehen, dass einige bereits jetzt hier durch die Thematik darauf hingewiesen wurden. Grundsätzlich würde ich aber gerne mich darum kümmern, dass es im Bundesverband ordentlich läuft und dass da alles irgendwie ordentlich unter Dach und Fach kommt, und dann können wir uns um die LVs kümmern. Das verstehe ich. Danke dir. Übrigens weise ich alle potenziellen Fragesteller darauf hin, dass die Online-Redaktion der Bundeswebseite selbstverständlich unter onlineredaktion@partei.de erreichbar ist. Haben wir den Stimmbürger? Ja, eine Frage an Seko. Du möchtest am Mittwoch Watschen verteilen. An wen denn genau, und hast du deine Rede schon fertig? Es ist Montagabend. Jetzt eine Rede fertig zu haben für Mittwoch erscheint mir dann doch etwas oversophisticated. Ich werde eine Rede halten mit dem Tenor, dass Leute in der Politik Dinge tun, die so unglaublich wehtun, dass man sie eigentlich nur noch auffordern kann, es zu lassen. Die Rede bekommt auch einen entsprechenden Titel, und ich hoffe, der ist noch nicht veröffentlicht. Und es wird jeder so sein Fett abbekommen, der in der Politik wichtig ist und Dinge getan hat, die aus unserer Sicht, also unsere Themen betreffend, eben entsprechend blöd genug ist. Aber da gibt es genug Material. Okay. War das jetzt ausweichend genug, um nichts zu verraten und trotzdem was zu sagen? Ja, das machst du am Aschermittwoch irgendwo in München. Genau, und es wird aber auch gestreamt. Es fängt um 11 Uhr an. Entschuldigung. Es fängt um 11 Uhr an und es gibt einen Stream. Und die Bundeswebseite der Piratenpartei wird das Manuskript dieser Rede selbstverständlich veröffentlichen, Herr Vorsitzender. Wie Manuskript? Ja, mindestens als Faximile. So, ja, ja. Gibt es noch weitere Fragen? Weil es ist nämlich 22.47 Uhr. Nee, wir haben überzogen. Ja, es war sehr kurzweilig. Außerdem bin ich total begeistert, dass ihr alle da wart. Möchte mich recht herzlich bedanken, dass ihr alle da wart, mit einem kleinen Ausreißer auch die ganze Zeit und niemand weggegangen ist, auch wenn es manchmal hart ist und ihr euch ja hier viel, viel anhören müsst. Bewundere euch dafür, wie ihr das wegsteckt, und freue mich auf eine spannende Analyse der Wahl in Hamburg am nächsten Montag um dieselbe Zeit, selber Raum. Wir bleiben, glaube ich, in diesem Raum aus Gründen. Heute hätten wir das da oben ohne Mikrofon nicht richtig hinbekommen. Danke euch und Aufnahmen aus. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.